Zeit, Herr. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Weißt du, der Himmel ist offen. Gottes Gegenwart ist da. Und alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, ist mehr von seiner Gegenwart. Weißt du, es gibt so viele Wünsche, die du hast, dass Menschen errettet werden, Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen. Aber ich sag dir eins, alles, was du brauchst, ist seine Gegenwart, ist die Gegenwart deines Herrn, ist die Herrlichkeit, die Ausstrahlung deines Herrn. Alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, ist er. Und aus seiner Gegenwart heraus begegnet er jedem Mangel, begegnet er jeder Not, kommen Menschen herein ins Reich Gottes. Wir brauchen mehr von ihm. Mehr, weißt du, mehr. Mehr von ihm. Mehr von seiner Gegenwart. Und ich habe so auf dem Herzen, dass wir heute einfach umkehren. Von da, wo wir aus eigener Kraft versucht haben, Gott zu bewegen, aus eigener Kraft versucht haben, Umstände zu verändern, aus eigener Kraft versucht haben, Menschen zu Jesus zu führen, wo wir Jesus nicht an die erste Stelle gesetzt haben in unserem Leben. Gott will seine Herrlichkeit in noch stärkerem Maße lagern hier. Wir sollen seine Wolke der Herrlichkeit sehen. Lasst uns umkehren. Lasst uns umkehren von unseren eigenen Wegen. Lasst uns umkehren. Und lasst uns beten. Sag einfach, wenn du das möchtest, Herr, ich bitte dich um Verzeihung. Wo ich dich nicht an die erste Stelle in meinem Leben gesetzt habe, wo ich es aus eigener Kraft versucht habe, wo ich es besser gewusst habe als du, wo ich Kontrolle nicht loslassen wollte, wo ich dir nicht vertraut habe. Und ich kehre um heute, Herr. Verzeih mir, es tut mir leid. Und ich danke dir, dass du treu und gerecht bist und mir jetzt alle Schuld vergeben hast. Und ich vorwärts gehen kann als dein geliebtes Kind, als eine Tochter und ein Sohn Gottes, voller Kraft. Voller Stärke, voller Liebe, voller Autorität und voller Freude. Amen. Oh, danke, Herr. 1. Chronik 29,11. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt, über erhaben über uns, über jeden Einzelnen von uns. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich. Wir loben deinen herrlichen Namen. Weißt du, im Lobpreis ist Sieg. Im Lobpreis ist Sieg. Im Lobpreis ist Sieg. Im Lobpreis ist Sieg. Ah, mehr, mehr, mehr. Ich segne dich mit einer neuen Dimension seiner Gegenwart, mit einer neuen Dimension übernommen zu sein von ihm, mit einer neuen Dimension heraus aus seinem Verstand zu treten, nicht mehr verstandesorientiert, umstandsorientiert zu sein, sondern gottesorientiert. Seine Gedanken, seine Durchschlagskraft, seine Gegenwart in deinem Leben. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Er will dir alles schenken, aber weißt du, die Prioritäten müssen stimmen. Wenn wir abhängig sind von Materiellem, von unseren Wünschen, dann stimmt der Fokus nicht, dann ist er nicht an erster Stelle. Er will dir alles schenken, aber eins ist wichtig, eins beachte, eins vergesse nie. Dein Herr steht an allererster Stelle. Dein Leben in ihm, durch ihm, aus ihm steht an erster Stelle. Und aus diesem Leben mit ihm heraus kommt alles andere hervor. Amen, Amen und Amen. Und jetzt habe ich noch eine Person, die an der Dialyse ist und die eine Nieren-OP braucht. Und Gott ist da und er heilt. Und wenn du heute hier bist, dann komm einfach nach vorne. Ich bete für dich. Bei Gott ist alles möglich, da gibt es kein Unmöglich. Ist jemand da hier? Dein Bruder? Ja, dann bete mal für deinen Bruder. Der hat Dialyse und braucht eine Nieren-OP. Wir beten stellvertretend. Wie heißt dein Bruder? Janni. Ja, danke, Herr. Ich danke dir, Herr, für Janni. Du siehst seine Not und jeder Not ist begegnet in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr, für ein Wunder. Ich danke dir. Wir holen jetzt eine neue Niere aus dem Himmel heraus in Jesu Namen. Und wir sagen, Schluss ist mit jeder Macht des Feindes über dem Leben von deinem Bruder in Jesu Namen. Wir sagen, Janni, sei gesund, gesund und frei, los und heil in Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Yes. Oh, danke. Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg in unserem Leben. Sing es. Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg in meinem Leben. Jesus hat den Sieg in meinem Leben. Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Thank you. und Amen und Amen. Yes, und jetzt wollen wir die Predigt hören. Yes, wuhu. Halleluja. Wow. Frag mal deinen Nachbarn, hat bei dir der Heilige Geist schon übernommen heute Morgen? Wenn nicht, ist noch nicht zu spät. Halleluja. Ich möchte heute noch ein bisschen weiter sprechen über den Heiligen Geist. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen begonnen. Und ja, wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie ich dachte. Halleluja. Und ich möchte einfach ein bisschen weiter sprechen über den Heiligen Geist. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass Jesus ihn uns angekündigt hat. Und zwar als den für uns hier auf der Erde Besseren, der an seiner Stelle kommt. Okay, haben das gesehen? Jesus ist zum Vater zurückgegangen und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Bessere, also der für euch Bessere, er ist nicht besser als Jesus, aber es ist für die Jünger besser. Ja, ich lese mal Johannes 16, 5, Vers 7, heißt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Ja, das ist die Traurigkeit über den Tod von Jesus. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, also der Parakletos auf Griechisch, der zur Unterstützung herbeigerufene, der Fürsprecher, der Helfer, mit anderen Worten, der Heilige Geist, sag mal der Heilige Geist, er wird nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass für die Jünger tatsächlich und für uns damit auch, wir sind ja seine Jünger heute, für uns hier heute ist es besser, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist, als dass Jesus noch leibhaftig auf dieser Erde ist. Weil wenn er leibhaftig auf dieser Erde wäre, dann müssten wir alle dahin, wo er jetzt gerade ist, körperlich. Da aber der Heilige Geist jetzt hier ist und ihn vertritt, können wir ihn alle zu jeder Zeit, an jedem Ort erleben. Amen. Das heißt, du kannst zu deinem Nachbarn sagen, heute Morgen hier und du bist positioniert, um den Heiligen Geist zu erleben. Halleluja. Und ich lese es noch ein bisschen stärker in Johannes 16, Vers 20. Da macht Jesus es noch mal deutlicher, wie wirklich aus dieser Traurigkeit über das Kreuz, aus dieser Traurigkeit darüber, dass Jesus diesen furchtbaren Tod sterben musste, wie daraus wirklich die größte Freude hervorkommt, nämlich die Freude, die dadurch kommt, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Ja, Johannes 16, Vers 20 heißt es, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, das ist, wenn Jesus ans Kreuz geht, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und dann sagt er weiter, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist, also Schmerzen. Ja, wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt gekommen ist. Amen. Mit anderen Worten, er sagt, hey, die Freude, die hervorkommt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, die ist so stark und so groß, dass ihr den Schmerz und die Traurigkeit davor ganz schnell vergessen werdet. Er vergleicht seinen Tod und das Kommen des Heiligen Geistes mit einer Frau, die ein Kind zur Geburt bringt. Sie hat große Schmerzen, sie hat große Leiden, sie hat vielleicht auch Ängste. Aber dann, wenn das Kind geboren ist, dann hat sie umso größere Freude. Ich weiß, man kann das alles mit Hormonen und Endorphinen und so weiter erklären. Aber Jesus nimmt es als Beispiel für eine geistliche Sache. Amen. Es geht um eine geistliche Dimension. Aus der geistlichen Traurigkeit kommt umso größere geistliche Freude hervor. Amen. Wenn der Heilige Geist kommt. Und dann heißt es weiter, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und wenn er kommt, Neues Leben Übersetzung, und wenn er kommt, Halleluja. Okay, ich lese mal noch nicht weiter. Was passiert, wenn er kommt? Sondern wir schauen uns erstmal an, wie er kommt, okay? Schauen wir uns erstmal an, wie er kommt. Und dann lesen wir weiter, wenn er kommt. Schauen wir uns an, wie er kommt. Apostelgeschichte 2, das erste Mal. Das ist ein Prototyp sozusagen. Ja? Ist nicht das letzte Mal, das erste Mal. Und als der Tag des Pfingstfestes, oder wörtlich heißt es eigentlich, als der Tag des 50. Ja? Pfingsten heißt eigentlich nur 50, ja, der 50. Pentekostes im Griechischen ist der Tag des 50. Also der 50. Tag nach Pessach, ja, nach der Kreuzigung, der 50. Tag. Am 50. Tag, als der Tag des 50., damals wussten sie ja noch nicht, dass wir eines Tages einen Feiertag haben werden, der sich Pfingsten nennt. Ja. Deswegen übersetzen wir es mal so, wie sie es damals verstanden haben. Ja. Als der Tag des 50. erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, das Kommen des Heiligen Geistes hat immer eine gemeinschaftliche Dimension. Es hat nie nur eine individuelle Dimension. Der Heilige Geist kommt auch individuell auf jeden Einzelnen, der sich für ihn öffnet, aber er kommt gleichzeitig immer in Gemeinschaft auch. Das heißt, er hat immer eine gemeinschaftliche Dimension. Okay? Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Und jetzt kommt Vers 2. Und plötzlich. Sag mal, und plötzlich. Hier können wir was lernen. Der Heilige Geist kommt gerne plötzlich. Amen. Er kommt gerne plötzlich. Was heißt plötzlich? Es heißt unerwartet oder sogar wie fast im ersten Moment. Was hat sich jetzt verändert? Was ist passiert? Gerade war er noch nicht da, plötzlich ist er da. Plötzlich ist etwas im Raum, was vorher nicht da war. Das ist das Kommen des Heiligen Geistes. Plötzlich kommt etwas in die Atmosphäre, was vorher nicht in der Atmosphäre war. Plötzlich, mit anderen Worten, um es modern auszudrücken, plötzlich ist ein Schalter umgelegt, wie wenn jemand das Licht angeschaltet hat. Vorher war es dunkel und plötzlich ist es hell. Wenn du einen Schalter umlegst, dann ist es normalerweise nicht so, dass es 5 Stunden dauert, bis das Licht angeht. Außer bei dir ist was kaputt. Aber normalerweise ist es so, du legst den Schalter um und plötzlich war es vorher dunkel und jetzt ist es hell. Und plötzlich, okay? Plötzlich ist ein Schalter umgelegt und erst hinterher realisierst du, oh, der Heilige Geist ist da. Amen. Oh, es ist hell. Verstehst du? Du kriegst vielleicht gar nicht mit, wie der Schalter umgelegt wird. Du bist irgendwo im Raum, du kriegst nicht mit, wie der Schalter umgelegt wird, aber plötzlich sagst du, huh, es ist hell. Genauso ist das Kommen des Heiligen Geistes. Gott legt einen Schalter um und plötzlich sagst du, ho, was ist jetzt anders? Es ist anders, die Atmosphäre ist anders. Eine Präsenz ist da, die vorher nicht da war. Von einer Minute auf die andere geraten wir hinein in eine Präsenz, in eine Dimension des Geistes Gottes, der vorher nicht da war. Und diese Präsenz dringt ein, nicht nur in einen Raum, sondern dringt ein in einen Luftraum. Hier ist, das können wir auch sehen, sehr schön an Pfingsten, dringt ein in die Atmosphäre über einer ganzen Stadt sogar. Amen. Apostelgeschichte 2, Vers 5, wenn wir weiter unten lesen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Als aber dieses Geräusch entstand, was war das für ein Geräusch? Ich habe es schon mal gepredigt. Ich kenne die Altstadt von Jerusalem. Ich weiß, wie groß die Altstadt von Jerusalem ist. Und ich weiß, dass zur damaligen Zeit tausende Menschen auf dichtem, engstem Raum in der Altstadt von Jerusalem wohnten. Und ich war auf dem Zionsberg, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ich sage dir, es ist schier unmöglich, dass das physische Geräusch des Kommens des Heiligen Geistes in diesem Obersaal, das war im Innenraum, dass dieses physische Geräusch in der ganzen Stadt gehört werden konnte. Schier unmöglich. Vielleicht haben Sie was gehört, definitiv aber war es eine atmosphärische Sache. Amen. Plötzlich wussten sie, plötzlich spürten sie. Wenn sie was gehört haben, war es sicherlich geistlich, ja, und nicht natürlich. Ja. So, weil plötzlich spürten sie, hey, wir müssen dahin zum Obersaal. Plötzlich war da ein Zug. Plötzlich merkten sie, hey, da ist was anders in unserer Stadt. Weißt du, als der Schalter rumgelegt wurde, davor gingen sie alle ihren normalen Beschäftigungen nach, die Leute. Und dann wurde der Schalter rumgelegt und plötzlich ein Geräusch in der ganzen Stadt und die Menge strömte zusammen, dahin, wo das Geräusch herkam. Ihr Lieben, der Heilige Geist hat etwas extrem Anziehendes an sich. Sag mal anziehend. Halleluja. Die Menge kam zusammen. Es waren nicht nur 5 Leute, sondern die Menge kam zusammen. Die ganze Stadt kam zusammen und sie wurde bestürzt. Das heißt, sie waren geschockt. Sagten, was ist in unserer Stadt passiert? Was ist in Jerusalem passiert? Was ist in Filderstadt passiert? Was ist in Stuttgart passiert? Was ist in Deutschland passiert? Was ist in der Schweiz passiert? Ihr Lieben, ich glaube, dass dieser Tag kommt, wo die Menge bestürzt wird, weil sie sagt, wow, was ist passiert? In unserem Land ist ein Schalter umgelegt und da ist etwas da, was vorher nicht da war. Da ist eine Präsenz da, die vorher nicht da war. Amen. Halleluja. Ich glaube, dafür sollten wir beten. Amen. Danach sollten wir uns ausstrecken. Das sollten wir erwarten. Amen. Das sollten wir hineinpressen. Weißt du, nicht einfach nur irgendwelche religiösen Gebete beten. Oh Herr, sende deinen Heiligen Geist. Weißt du, Jesus im Himmel sagt die ganze Zeit, habe ich schon gemacht. Er hat ihn schon gesandt, er ist schon da. Die Frage ist nur, wie viel von ihm nehmen wir auf? In wie viel von ihm gehen wir hinein? Wie viel von ihm erfassen wir? Ich sag dir, du kannst noch viel mehr vom Heiligen Geist erfassen, als du bisher erfasst hast. Schau, wenn in dem besessenen Gerasener mindestens 6000 Dämonen Platz hatten. Ja, weil eine Legion war, oder 3000, je nachdem. Manche Legionen waren 3000, manche waren 6000, ja. Also Legion, eine Legion von Dämonen, tausende von Dämonen in einer einzigen Person. Wie viel geistliche Kapazität hast du dann als Mensch? Ich will dich jetzt nicht ermutigen, eine Legion einzuladen. Manche gucken mich so an, was will er damit sagen? Ich will dir damit sagen, wenn tausende Dämonen in deinem geistlichen Menschen Platz haben, dann hat umso mehr der Heilige Geist mit seiner ganzen Fülle in dir Platz. Amen. Nicht nur so ein kleines bisschen, nicht nur so ein kleines Rinnsal, nicht nur so ein kleines, oh ja, ein kleiner Dip vom Heiligen Geist. Ich habe hineingedippt in den Heiligen Geist. Sozusagen die Sahne auf meiner Torte. Nein, der Heilige Geist will dir mehr geben. Also, ich habe das auch schon immer mal wieder zitiert, der Engel, der gegen Ende des Dienstes zu John G. Lake gesprochen hat, ein bekannter Heilungsevangelist und Mann Gottes, der wirklich das Christentum sehr stark geprägt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, dem ist ein Engel erschienen und dieser Engel hat ihn auf Apostelgeschichte 2 und andere Berichte über das Kommen des Heiligen Geistes in der Bibel hingewiesen und hat dann zu ihm gesagt folgende Worte: Das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach, kämpfe darum, lehre die Menschen dafür zu beten. Denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen. Du bist nämlich Geist und da ist eine Kapazität. Und ich sag dir, wenn du deinen geistlichen Menschen nicht mit dem Heiligen Geist füllst, dann holst du dir ein paar von der Legion rein, automatisch fast, weil irgendwas muss rein in deinen Geist. Amen. Okay. Denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Weißt du, in einem Moment war noch die Wolke der Finsternis über einer Region oder über einem Land. Im nächsten Moment ist ein Schalter umgelegt und plötzlich, sag mal, unplötzlich. Und plötzlich ist eine andere Präsenz da. Eine Präsenz, die Menschen zieht. Ich habe das mal gelesen, es ist so spannend. Weißt du, als die Erweckung in Wales passiert ist, da war es ja auch so, wie ein Schalter, der rumgelegt wurde. Und plötzlich haben sich die Kirchen gefüllt. Und plötzlich sind die Leute in die Kirchen geströmt, auch die Ungläubigen. Und ich habe mal den Bericht gelesen von einem, ich glaube, es war ein Parlamentsabgeordneter, auf jeden Fall ein Politiker, der extra aus London angereist ist, um zu sehen, was es mit der Erweckung in Wales auf sich hat. Der Mann war überhaupt nicht gläubig. Der hat nicht an Gott geglaubt. Aber er kam in diese Hallen oder Räume, in denen die fand ja in verschiedenen Räumen statt, diese Erweckung. Er kam da rein und er hat es einfach so beschrieben und er hat gesagt, in der Erweckung in Wales hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass eine unsichtbare Hand nach dir greift. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, da ist eine Macht im Raum, die nach dir greift. Er hat es nicht mal Gott genannt, weil er nicht an Gott geglaubt hat. Verstehst du? Aber er hat es gespürt. Das ist eine Präsenz, das ist etwas, was sich nach den Menschen ausstreckt. Ja, nicht etwas, sondern jemand. Das hat er nur nicht gewusst, dass es jemand war. Es war ihm noch nicht klar, dass es Jesus war. Ich weiß nicht, ob er sich dann bekehrt hat schlussendlich. Auf jeden Fall hat er das so beschrieben. Weißt du, da ist etwas anderes in deinem Leben. Gott möchte, dass in deinem Leben etwas anders ist als im Leben der anderen Menschen. Dass von dir etwas ausgeht. Weißt du, nicht etwas, dass du einfach komisch bist oder so, sondern dass etwas ausgeht, was die Menschen anzieht. Verstehst du? Amen, dass da eine Präsenz ist, eine Präsenz Gottes, eine Präsenz, einfach die Menschen zieht, eine Präsenz in deiner Familie, in deiner Wohnung, eine Präsenz in deiner Stadt, eine Präsenz in unserem Land. Weißt du, dass die Lufthoheit hat, wo die Medien gar nicht mehr dran vorbeigehen können, weil es einfach in der Luft ist. Und egal, ob sie es gut finden oder nicht, sie müssen darüber berichten. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Es beginnt. Es beginnt. Wir leben in der Zeit. Es beginnt. Sag mal zu deinem Nachbarn, es beginnt. Halleluja. Halleluja. Wir sind in den Anfängen. Halleluja. Aber weißt du, es beginnt umso stärker und es kommt umso schneller und umso umfassender, je mehr wir es umfassen, sage ich mal. Deswegen war das Wort von Michelle vorher so gut. Ja? Wie wir es ergreifen, wie wir hineinpressen, ja? Wie wir sagen, jawohl, das brauchen wir, das wollen wir, es ist da. Weißt du, der Heilige Geist ist da. Und wenn er kommt, was passiert dann? Ich lese jetzt mal weiter, Johannes 16. Ich muss mal wieder an meiner ersten Bibelstelle weitermachen. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, weil du bereitest dich auch vor, indem du dir bewusst machst, was passiert, wenn er sich manifestiert. Er ist schon da, aber wenn, weißt du, er kommt stärker. Es ist schwierig zu erklären. Weißt du, er ist da, aber er manifestiert sich, so muss man sagen, aber er manifestiert sich umso stärker, umso mehr wir uns seiner Gegenwart bewusst werden. Amen. Und deswegen ist gut, dass du dir bewusst bist, was geschieht, wenn der Heilige Geist da ist. Beziehungsweise Johannes 16, 8 heißt es, und wenn er kommt, das war ja noch vor dem Kreuz, deswegen da war er definitiv noch nicht da. Deswegen hatte Jesus gesagt, und wenn er kommt, ja, für uns ist er da, aber wenn er kommt, hat Jesus gesagt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen oder überführen. Und dann erklärt Jesus weiter, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht aber bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Mit anderen Worten, das Erste, was geschieht, wenn der Heilige Geist kommt, ist, er überführt von der Sünde, dass Menschen nicht an ihn glauben. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe von diesem Parlamentsabgeordneten. Der kam da hinein in diese Versammlungen und er wurde überführt. Da gibt es jemand. Er wurde überführt. Da ist jemand. Er wurde überführt. Ja, Gott ist real. Ja, Jesus ist real. Wer vorher noch Gott geleugnet hat, wird plötzlich überführt und sagt plötzlich, oh, am Ende ist er doch real. Ich spüre ihn jedenfalls. Amen. Halleluja. Etwas greift nach den Menschen. Und zwar einfach durch die Präsenz des Heiligen Geistes Und zum Zweiten, das können wir in der Apostelgeschichte sehen, und zum Zweiten auch durch unsere Worte, die wir sprechen, aus dem Heiligen Geist heraus. Das heißt nämlich an Pfingsten, dass Petrus aufstand und eine gewaltige Predigt hielt. Und am Ende heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Amen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist auf den Worten von Jesus machte allen Unterschied, sodass es ihnen durchs Herz ging. Ich sag dir was, davor hätte der Petrus predigen können, solange er wollte und was er wollte. Es hätte keinen interessiert. Vor Pfingsten. Es hätte keinen interessiert. Weil da nicht diese Präsenz drauf gewesen wäre. Weil da nicht diese Dimension dahinter gewesen wäre. Weil da nicht diese Kraft drauf war. Aber Jesus hatte gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Halleluja. Deswegen ist so gut, weißt du, auch was Astrid vorher gesagt hat, dass wir umkehren, wo wir versucht haben, Menschen zu Jesus zu führen, ohne den Heiligen Geist. Amen. Es funktioniert nicht. Du kannst noch so schlaue Worte sagen, es funktioniert nicht. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst, ich nenne es die Übernahme des Heiligen Geistes. Er muss übernehmen. Er muss die Kontrolle über dich übernehmen. Also der Heilige Geist übernahm an Pfingsten die Kontrolle über Petrus. Der konnte gar nicht anders. Der hatte sich das nicht vorgenommen. Weißt du, der hatte nicht vorher diese Predigt wochenlang vorbereitet. Der hat nicht vorher studiert im Wort Gottes und sich überlegt, oh, wie sage ich es meinen Kindern? Der hat sich noch nicht mal vorgenommen und gesagt, okay, wenn der 50. Tag ist, dann werde ich eine Predigt halten. Nein, der hatte weder vor, eine Predigt zu halten, noch wusste er in dem Moment, als er aufstand, was er sagen würde. Aber er konnte nicht anders. Warum? Weil er übernommen war vom Heiligen Geist. Er öffnete seinen Mund und herauskamen Worte, über die er wahrscheinlich selber überrascht war. Und wo er hinterher dachte, wow, was hast du da gesagt? Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott aus den Toten auferweckt. Boah. Und das angesichts von Pharisäern und Schriftgelehrten und allen möglichen Leuten, die ihn tatsächlich gekreuzigt hatten. Wow. Also da darfst du nicht nachdenken. Ich sag dir, wenn du zu lang nachdenkst, manchmal dann sagst du bestimmte Dinge nicht, die der Heilige Geist dich sagen lassen möchte. Deswegen, mehr als alles andere, stell sicher, dass du übernommen bist vom Heiligen Geist. Und nicht, dass du bestens vorbereitet bist, was du sagen sollst. Du kannst dich 50.000 Mal dir, weißt du, wie viele von euch haben das schon erlebt, du hast irgendein wichtiges Gespräch vor dir und du gehst 50 Mal durch, wie sage ich es meinem Kinde, wie sage ich es meinem, keine Ahnung, meinem Mitarbeiter oder meinem Chef oder wem auch immer, wie sage ich es meiner Frau oder meinen Kindern oder wem auch immer, wie bringe ich es richtig rüber? Und wie viele von euch haben schon gemerkt, dann, wenn du dann nachher in der Situation bist, dann läuft alles ganz anders, als du es dir vorher vorgestellt hast. Also was hat die Vorbereitung gebracht? Nichts normalerweise. Oder zumindest nicht viel. Ich meine, in manchen Sachen, klar, ich weiß, verstehe das, in manchen Dingen natürlich im Natürlichen, wenn es um ein fachliches, sachliches Gespräch geht, musst du dich vielleicht fachlich vorbereiten auf Dinge. Was weiß ich, wenn dein Chef dich zum Rapport bittet, dann solltest du ihm Zahlen vorweisen oder irgendwie jedenfalls, du solltest einfach so wirken, als hättest du Ahnung von dem, was du redest. Und dann ist ganz gut, wenn du dir vorher ein paar Fakten reinziehst. Ja. Aber dir zu überlegen, weißt du, wie sage ich es, wie bringe ich es rüber, weißt du, stell lieber sicher, dass der Heilige Geist übernommen hat in deinem Leben, dass du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist und dann wird er dich vielleicht Sachen sagen lassen, von denen du denkst, wow, wie kann ich das sagen, vielleicht sagst du plötzlich zu deinem Chef, vielleicht, keine Ahnung, kommst zum Streitgespräch oder was und dein Chef sagt, ja, wie kann man nur und so weiter und dann sagst du plötzlich, ja, wie kann man nur seine Frau betrügen und dann sagt er, wie kommen Sie da drauf? Und dann sagst du, also musste das gerade so sagen. Und es stimmt, verstehst du, wenn es der Heilige Geist ist, dann stimmt es ja. Amen, dann stimmt es ja. Und dann kommt Überführung. Überführung, da sind wir gerade. Überführung. Der Heilige Geist überführt. Er überführt von Sünde. Er überführt von konkreten Sünden. Er überführt auch von, ja eben, zum Beispiel von Ehebruch oder von Unreinheit oder auch, er überführt übrigens auch von Stolz, das kann er auch sehr gut. Amen. Er überführt von Stolz, wenn du dem Heiligen Geist begegnest, dann merkst du plötzlich, oh, mein ganzes Eigending, meine ganze eigene Kraft, mein ganzes Besserwissen, mein ganzes, oh, ich weiß was, zerbröselt in tausend Stücke. Amen. Und das ist gut so. Weil er überführt von Stolz, er überführt von jeder Art von Sünde. Er überführt dich, wo du bisher ein Doppelleben gelebt hast. Was ist ein Doppelleben? Ein Doppelleben ist Halleluja in der Gemeinde. Oh ja, du weißt, wie man es macht, du weißt, wie man es sagt, du weißt, wie man richtig redet. Und dann zu Hause, in deinem Alltag, dann gehst du auf die Saufpartys und machst alle möglichen Sachen, von denen die Bibel ganz klar sagt, dass man sie nicht machen soll. Ja? Und dann kommst du wieder in die Gemeinde. Halleluja. Ja, manche haben das ganz gut im Griff, wirklich die eine Lebensschiene und die andere Schiene säuberlich voneinander zu trennen. Man nennt es Doppelleben. Amen. Lauheit. Jesus hat eine starke Botschaft für alle, die lau sind in ihrem Herzen. Sehr dezente, vorsichtige Botschaft. Offenbarung 3 hat er gesagt. Aber die Lauen, die werde ich ausspeien aus meinem Munde. Sehr dezent. Amen, das willst du nicht. Und doch, weißt du, genau diese Dinge, die deckt der Heilige Geist auf, wo Dinge einfach unter der Oberfläche waren, wo Dinge einfach, weißt du, wo du gelebt hast, einfach, wo du gar nicht gemerkt hast, was du eigentlich machst, wo du gar nicht gemerkt hast, wie unabhängig du von Gott geworden bist in deinem Leben. Weißt du, man kann auch unabhängig von Gott werden und trotzdem immer noch fromme Sachen machen. Man kann unabhängig von Gott leben, 23 Stunden und 50 Minuten lang und immer noch 10 Minuten stille Zeit machen. Verstehst du? 10 Minuten eine Bibel. Ja. Ich sage, nein, bei mir sind es nicht 10 Minuten, ich mache es eine halbe Stunde. Verstehst du? Wenn es einfach nur in diesem Natürlichen bleibt, einfach nur, okay, ich mache das, ich lese meine Bibel, meinen Bibelleseplan, dann habe ich meine Gebetsliste und dann bete ich das und dann bete ich das. Okay, halbe Stunde, kriegen wir rum und dann nach der halben Stunde leben wir einfach weiter. Das ist ein Doppelleben. Das ist einmal im Geist und dann im Fleisch. Amen. Beziehungsweise die Frage ist sowieso, ob du überhaupt im Geist lebst während dieser halben Stunde, wo du deine Bibel liest und all diese ganzen Rituale machst. Ja? Das ist also auch schon die Frage. Du kannst fromme Dinge tun und trotzdem nicht im Geist sein. Verstehst du? Es kommt darauf an, in welcher Dimension du unterwegs bist. Ihr Lieben, ich glaube, mehr als alles andere ist es wichtig für den Leib Christi in dieser Zeit, in welcher Dimension sind wir unterwegs. Wenn wir glauben, dass der Heilige Geist unser Land noch einmal so richtig umkrempelt und noch einmal so richtig mächtig auch die Ungläubigen zieht und überführt und so weiter, also dann ist es essentiell, dass wir als Leib Christi lernen, auf der Ebene des Geistes zu leben und nicht auf der Ebene des Fleisches. Amen. Römer 6, ich springe jetzt hier. Römer 8, Vers 3 bis 6 heißt es von Jesus, eine neues Leben Übersetzung. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, mit anderen Worten von unserem Fleisch, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Amen. Es gibt zwei Ebenen des Lebens, auch für einen Christen. Nur weil du Christ bist, bist du nicht automatisch geistlich. Amen. Hallo? Nur weil du all die frommen Rituale machst und weil du die Bibel 5-mal durchgelesen hast, von vorne bis hinten und alles markiert hast und 20 Bibelverse auswendig gelernt hast, bist du auch noch nicht geistlich. Sondern die Frage ist, auf welcher Ebene lebst du 24 Stunden rund um die Uhr? Auf der Ebene des Fleisches oder auf der Ebene des Geistes? Amen. Ich lese weiter. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Da kannst du schon einen kleinen Hinweis sehen. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Amen. Das heißt, er lebt in dieser permanenten Abhängigkeit. Er lebt in dieser permanenten Beziehung. Was will der Geist? Wo will der Geist hin? Was hat der Geist vor? Du liebst den Heiligen Geist. Liebst du den Heiligen Geist? Weißt du, es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist lieben. Es ist wichtig, dass wir den Vater lieben. Es ist wichtig, dass wir Jesus lieben, weil er ist aller Liebe wert. Wir feiern nachher das Abendmahl. Da hast du 1000 Gründe, warum er aller Liebe wert ist. Aber ich sage dir, wir müssen auch den Heiligen Geist lieben, weil nur wenn wir ihn lieben, werden wir uns von ihm leiten lassen und werden wir danach fragen, was er in jeder Sekunde und Minute unseres Lebens tatsächlich will. Weil wir ihn lieben. Halleluja. Jetzt kommt noch ein deftiger Satz von Paulus, gleich weiter. Er sagt nämlich, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, oder von deinem Fleisch, kann man auch sagen, es kommt je nach Übersetzung. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Das ist heftig. Das heißt, du kannst gläubig sein, an Gott glauben, du kannst dich Christ nennen und trotzdem ein Leben leben, in dem nicht dieses Leben, das Gott dir eigentlich gegeben hat, hervorkommt, sondern anstattdessen Tod hervorkommt. Ist möglich. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, und das ist ein guter Ausdruck, wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Amen. Wenn der Heilige Geist dich bestimmt, also dich bestimmen ist nochmal, drückt es nochmal besser aus, finde ich, wie das Wort dich leitet. Weil unter Leiten können wir manchmal uns so, weißt du, haben wir manchmal so die Vorstellung, okay, so fünfmal im Leben an wichtigen Entscheidungskreuzungen fragen wir den Heiligen Geist, was wir tun sollen. Ja, so, also ich frage den Heiligen Geist, welchen Job ich machen soll, welche Frau ich heiraten soll oder welchen Mann und wo ich hinziehen soll und welche Gemeinde ich gehen soll und was haben wir noch für wichtige Entscheidungen. Ja, das sind eigentlich schon mal die wesentlichen Entscheidungen. Ja. Achso, was auf dem Grabstein steht. Ja, okay, das kann ich dann auch noch mehr überlegen. Okay, ist auch eine Entscheidung, ja. Okay. Ja, also. 5, 6 wichtige Entscheidungen, wichtige Grundentscheidungen in deinem Leben. Okay, Heiliger Geist, hier brauche ich deine Leitung. Und dann denken wir sind geleitet vom Heiligen Geist. Aber wenn die Bibel von Leitung durch den Heiligen Geist spricht, dann spricht sie nicht nur von dieser bewussten Leitung hier an dieser Weggabelung und dort an jener Weggabelung. Auch nicht nur alle 5 Wochen mal. Vielleicht sagst du, ja, ich tue nicht nur fünfmal im Leben ihn fragen, sondern ich frage ihn auch noch in größeren Details. Manche fragen ihn vielleicht sogar, ob sie zum Alten die gehen sollen oder zum Lidl oder was auch immer. Ich hätte dir da ein Wort vom Herrn übrigens, aber nein, okay. Nein. Verstehst du? Und dann denkst du, okay, dann bin ich geleitet vom Heiligen Geist, weil ich frage ihn ja bei jeder Entscheidung. Aber weißt du, das griechische Wort, das da steht, kann eben auch übersetzt werden, wer vom Heiligen Geist bestimmt wird. Und bestimmt werden es nochmal mehr als nur an bestimmten Entscheidungen beteiligen, ihn zu beteiligen. Verstehst du, dass der Heilige Geist beteiligt ist an bestimmten Entscheidungen? Nein, bestimmt werden heißt, dass ich auch unbewusst geleitet werde vom Heiligen Geist. Nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst, dass ich permanent geleitet bin vom Heiligen Geist. Jetzt sagst du, kannst du das überhaupt behaupten, dass du permanent geleitet bist vom Heiligen Geist? Weißt du, du kannst es dann realisieren, wenn du diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegst. Wenn du tatsächlich einfach den Heiligen Geist an erste Stelle setzt. Wenn du tatsächlich Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist. Wenn du es lernst, deinen fleischlichen Menschen niederzuwerfen. Also, manche Christen versuchen, das Fleisch auszutreiben wie einen Dämon. Sie kommen dann und sagen, oh, ich habe da so ein Problem, ich hab so ein Problem mit Eifersucht, treib mir den Dämon aus. Kann man versuchen, aber in den allermeisten Fällen sind es Haltungen des Fleisches, die du nicht einfach austreiben kannst, sondern die musst du kreuzigen. Die musst du kreuzigen. Was heißt kreuzigen? Kreuzigen heißt... Verstehst du? Niederwerfen könnte man auch sagen. Zu Tode bringen. Amen. Sagen, nein, diesen fleischlichen Gedanken nicht bei mir. Nicht hier zwischen meinen zwei Ohren. Amen. Halleluja. Vers 12, Römer 8. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, heißt es hier, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Ihr seid nicht mehr dazu gezwungen, weil ihr seid eine neue Schöpfung. Wenn Jesus in dir lebt, bist du nicht mehr gezwungen, dich von deiner alten Natur beherrschen zu lassen, sondern du hast Autorität. Du kannst sie niederwerfen. Du kannst sie kreuzigen. Ja, manche wollen einfach, dass man sie austreibt, weil das erscheint ihnen einfacher. Und vor allen Dingen, weißt du, sie kommen mit ihren Charakterschwächen und dann sagen sie, treib mir das aus. Und dann bist du verantwortlich, dass sie sich nachher besser benehmen. Ja, weil wenn sie nachher immer noch genauso fleischlich sich verhalten, dann hat deine Austreibung nicht richtig funktioniert. Dann hast du nicht genügend Autorität gehabt. Nein, nein, nein, nein, nein. Sag mal zu deinem Nachbarn, nein, nein, nein, nein, nein. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht mehr dazu gezwungen, dich von den Wünschen deiner menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Du bist nicht gezwungen. Halleluja. So heißt es in Galater 5, Vers 16 heißt es auch. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Ihr habt die Autorität, ihr habt die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, euer Leben von Gottes Geist bestimmen zu lassen. Die Elberfelder sagt, wandelt im Geist. Das ist das. Wandelt im Geist. Das verstehen heute viele nicht mehr so. Es klingt so altmodisch. Wandeln im Geist. Und denken sie immer, ja, und er schritt wacker aus und ging für Bass und was weiß ich. Nein, weißt du, Wandel im Geist heißt einfach, sich bestimmen lassen vom Geist Gottes, ja. Und dann sagt er, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Wenn ihr bestimmt seid vom Heiligen Geist, mit anderen Worten, dann werdet ihr all die fleischlichen Regungen und Versuchungen und Strukturen eurer Seele und Gedankenfestungen, mit anderen Worten, niederwerfen können. Ihr werdet sie unter eure Füße bringen. Ihr werdet sie zunichte machen. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen Christus, sagt Paulus. 2. Korinther 10, Vers 5. Okay? Ihr werdet allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und dann sagt er weiter, jetzt lese ich es mal in der Elberfelder, Vers 17, Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Das ist das Problem, das wir auch als Christen manchmal haben. Hast du schon mal gemerkt, dass das Fleisch manchmal gegen den Geist aufbegehrt? Wenn du es mir nicht glaubst, mach einfach einen einfachen Test. Sag einfach mal, in diesem Moment, sag einfach mal zu deiner Seele, Seele, denke jetzt nichts. Wie viele haben jetzt schon was gedacht? Ja, eine ehrliche Person, okay. Halleluja. Verstehst du? Da merkst du, wie weit du bist in Bezug auf die Unterwerfung deines natürlichen Menschen. Manche sagen, habe ich schon oft gehört, die sagen, ein Mensch kann nie nichts denken. Wer hat es gesagt? Wo steht es in der Bibel? Steht nicht in der Bibel, sondern in der Bibel steht, dass ich Herrschaft habe über meine Gedanken und über meine Seele. Also habe ich auch die Herrschaft zu sagen, dass ich nichts denke. Und ich glaube, dass es sogar eine ganz wichtige Sache ist. Weil weißt du, worum geht es? Es geht ja darum, dass der Geist dich bestimmt. Wie kann dich der Geist bestimmen? Ganz einfach, der Geist kann dich nur bestimmen, wenn er dominiert. Ist logisch. Wann kann der Geist oder wann dominiert dich der Geist? Ganz einfach, wenn deine Seele nicht mehr dominiert. So einfach, weil du bist Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Solange deine Seele dominiert, was ist deine Seele? Verstand, Wille, Gefühl. Also deine Gedanken, solange deine Gedanken dominieren, solange deine Gefühle dominieren, solange deine Wünsche dominieren, solange kann nicht der Geist Gottes dich dominieren. Amen. Das ist jetzt das ABC des geistlichen Lebens. Amen. Manche sagen, oh, das ist mir zu hoch. Ich sage dir, das ist das ABC. Das ist der Grundkurs. Amen. Der Grundkurs besteht darin, dass du es lernst, deine Seele zur Ruhe zu bringen. Weißt du, deine Seele ist schön und gut. Und die hat auch mal ihren Raum. Verstehst du? Und die darf auch mal was fühlen und die darf auch mal was sagen und die darf auch mal was wollen und so weiter. Aber am Ende des Tages musst du durch deinen Geist deine Seele beherrschen. Das heißt, du musst dem Geist die Oberhand kriegen, sonst ist das alles Makulatur, was wir da gelesen haben. Von wegen vom Geist bestimmt werden. Vom Geist bestimmt werden heißt nicht, dass du einfach jeden Sonntag nur in den Gottesdienst kommst und deine Bibel liest und brav betest. Verstehst du das? Da bist du noch nicht unbedingt vom Geist bestimmt, obwohl das schon mal ganz gut ist als Grundlage. Amen. Aber du bist noch nicht unbedingt bestimmt vom Geist. Bestimmt vom Geist bist du dann, wenn du nicht mehr bestimmt bist von deiner Seele, sondern wenn du herrschst über deine Seele. Und dazu gehört mal so als Grund ABC, dass du deiner Seele einfach zwischendurch mal sagen kannst, Seele, jetzt bist du einfach mal ruhig. Engländer würden einfach mal sagen, shut up. Das klingt gut. Das ist so endgültig, verstehst du? Sei ruhig, das lässt irgendwie noch manches offen. Aber shut up, da ist vorbei. Ja. Shut up Gedanken, shut up Gefühle, shut up alles, was du meinst, was du glaubst, was du meinst für richtig zu halten, Seele, was du unbedingt haben willst, worüber du unbedingt nachdenken musst. Shut up. Und schon beginnt der Geist in dir Flügel zu kriegen. Und schon beginnt die Taube sich wohl zu fühlen in dir. Amen. Der Heilige Geist ist ja eine Taube. Amen. Halleluja. Das ist wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Und übrigens nicht eine Tontaube. Manche denken, der Heilige Geist wäre eine Tontaube. Der sitzt einfach da und egal, was sie tun oder machen, der bleibt einfach sitzen. Ich sage, nein, der Heilige Geist bleibt nicht einfach sitzen, sondern der Heilige Geist reagiert sensibel. Verstehst du? Wenn deine Seele wieder zu dominieren beginnt, was macht die Taube? Weißt du, es ist wie wenn du, was macht die lebendige Taube, wenn du auf sie zuläufst? Hallo Taube, spätestens dann ist sie weg. Amen. Ja, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Verstehst du? Ich will damit nicht sagen, dass er hypersensibel ist, aber zumindest sensibel. Amen. Er ist auch bereit, sich schnell wieder niederzulassen. Dafür gibt es das Blut Jesu. Halleluja. Das hatten wir vorher auch. Er überführt uns nicht nur von Sünde, sondern er überführt uns auch von Gerechtigkeit. Das ist auch wichtig. Er überführt uns von Gerechtigkeit. Was ist die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist, dass Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. Die Gerechtigkeit ist, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dass er dann treu und gerecht ist und uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und in dem Moment, wo du das dann wieder klar machst und sagst, okay, Herr, vergib mir, dass ich mich so dermaßen habe ablenken lassen und so dermaßen auf andere Gleise habe bringen lassen, vergib mir. Und jetzt sage ich wieder ganz neue Seele, komm her hier in die Herrschaft. Ja, so wie so, weißt du, wie so, muss man mal die Seele so einfangen ein bisschen. So, put, put, put, komm her, komm, hier schön in den Garten. Ja. Weißt du, und sobald du das wieder tust, kommt die Taube wieder. Da sitzt sie wieder und fliegt sie wieder und fühlt sich plötzlich wieder wohl. Amen. Halleluja. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist oft, das ist das Problem. Der Geist aber auch gegen das Fleisch, das ist gut. Amen. Dein wiedergeborener Geist begehrt auf gegen das Fleisch. Das heißt, sein wiedergeborener Geist fühlt sich gar nicht wohl in einer Atmosphäre, in der das Fleisch dominiert. Da fühlt sich dein wiedergeborener Geist nicht wohl. Amen. Das ist, Weißt du, das ist ein ganz einfacher Hinweis auf die Gabe der Unterscheidung der Geister. Verstehst du? Wenn du in eine Atmosphäre hineingehst als ein geistlicher Mensch, der vom Geist bestimmt wird, dann kannst du sofort spüren, ist das eine Atmosphäre, in der der Geist dominiert, also der Geist Gottes, nicht irgendein anderer Geist, nicht Legion oder so irgendjemand, sondern der Geist Gottes. Ja? Oder ist das eine Atmosphäre, in der das Fleisch dominiert, die Geschäftigkeit des Menschlichen und dann brummt und zummt und vielleicht sind auch alle ganz nett und alle ganz lieb, aber spätestens dann, wenn es darum geht, den Herrn anzubeten und zu loben und zu preisen, dann merkst du den Unterschied. Weil Jesus hat gesagt, wenn sie mich anbeten oder wenn sie den Vater anbeten wollen, dann müssen sie ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und eben nicht im Fleisch, nicht auf der natürlichen Ebene. Weißt du, du kannst auf der Bühne sein, du kannst der genialste Gitarrenspieler sein, der genialste Keyboarder, der genialste Saxophonist, jedes Solo raushauen, und was weiß ich, Tirili, Tirilo und was weiß ich was. Aber wenn du dich dabei auf deine eigene Fähigkeit verlässt, auf das, was du gelernt hast, dann ist die Taube nicht dabei. Dann ist das Geräusch nicht da. Also das Geräusch, das am Pfingsten da war. Dann ist dieser Geschmack der Präsenz Gottes nicht drauf. Wir haben die Entscheidung. Weißt du, ich glaube, Gott hat etwas so Gewaltiges vor in unserem Land. Und ich sage dir, wenn nur alle die hier im Raum sind, und gut, und dann haben wir auch noch hunderte über Livestream, oh ja, heute haben wir viel über Livestream auch dabei, weißt du, wenn einfach nur wir ein paar hundert Leute oder vielleicht ja, über Livestream zusammen sind es wahrscheinlich über 1000, wenn nur wir 1000, 2000 Leute uns dafür entscheiden, im Geist zu leben, für die Ebene des Geistes, ich sag dir, dann sind wir genügend, um die Atmosphäre zu bestimmen. Schau mal, im Obersaal haben 120 ausgereicht. 120, die den Heiligen Geist willkommen geheißen haben. 120 und eine ganze Stadt von Tausenden von Menschen hat das Geräusch gehört. Halleluja. Jetzt sind wir schon, sagen wir mal heute Morgen, mit denen über Livestream 10-mal so viel. Also reicht schon für mindestens 10 Städte. Amen. Mindestens. Aber weißt du, das Gute ist, und das war damals in Pfingsten auch so, es hat mit den 120 begonnen, aber es blieben nicht lange 120. Das ist ja eben die Folge des Geräuschs. Am selben Tag waren es gleich ein paar Tausend. Am selben Tag und plötzlich waren Tausende da. Und diese Tausende trugen denselben Heiligen Geist. Weißt du, was ich gesehen habe? Gestern, als ich mit Irina zusammen gebetet habe, ich habe plötzlich diese Lawine gesehen. Diese Schneelawine, eine Schneelawine habe ich gesehen. Weißt du, wenn die erstmal ins Rollen kommt, am Anfang ist sie klein und unbedeutend, so ein kleines Ding. Ne? Und dann denkst du nur, ach, was kann mir passieren? Du stehst am Berg und denkst, oh, ja, da oben hat sich ein kleiner Schneeball gelöst. Was soll's, was macht's? Ne? Und dann bist du ein paar hundert Meter weiter unten und es dauert nur wenige Sekunden und plötzlich bumm. Weißt du, so ist das Wirken des Heiligen Geistes. So war es an Pfingsten. 120 haben sich dem geöffnet und dann ging die Lawine los. Am ersten Tag 3000 sich bekehrt. Amen. Dann kurze Zeit später ist von 5000 nochmal die Rede. Weißt du, und das in einer Stadt, die damals vielleicht 10.000 Einwohner hatte oder so. Ja? Also vielleicht hat sie ja 20.000 gehabt, ich weiß nicht, obwohl das war dann sehr eng. Also ja, keine Ahnung, wie viel es waren. Aber weißt du, das ist die Lawine. Sag mal Lawine. Halleluja. Und deswegen begehrt, ich lese immer noch weiter hier, ich komme immer vom Thema ab, vom Thema nicht wirklich, aber vom Bibelvers. Der Geist begehrt gegen das Fleisch auf, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Hä? Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt? Was sagt er denn da? Ganz einfach. Du bist Geist und dein Geist will leben. Amen. Dein Geist will Nahrung. Dein Geist will sich austauschen mit dem Heiligen Geist. Dein Geist will Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn du ihm die Nahrung gibst, dann freut er sich. Amen. Halleluja. Aber das Fleisch versucht ihn daran zu hindern, damit du nicht das tust, was du eigentlich willst. Also damit du eben nicht Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist. Damit du nicht geistlich gesonnen bist. Weißt du, geistlich gesonnen heißt nicht irgendwie hochtrabend, geistig studiert. Weißt du, voller Gedanken, voller Theorien über das Wort. Du brauchst keine Theorien über das Wort, sondern du musst leben im Wort. Das macht den Unterschied. Du kannst 1000 Theorien haben, du kannst dir 1000 Predigten anhören, was das bedeutet und was das und im Griechischen und im Hebräischen und wie auch immer und im Aramäischen und überhaupt die ganzen Querverweise und, verstehst du? Und den Kopf damit voll haben. Aber wenn du nicht im Geist lebst, ist es tot, sagt er. Tot. Er sagt, denn wenn ihr euch weiter von eurer menschlichen Natur beherrschen lasst, das ist jetzt Römer 8, Vers 13, glaube ich, oder 12 oder 13, wenn ihr euch weiter von eurer menschlichen Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Shaka Bonki. Wer von euch will das? Er sagt er weiter, wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das ist scharfe Theologie. Er sagt hier, alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Er sagt ja also nicht, alle, die mal ein Gebet gebetet haben und Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die sind Kinder Gottes. Sondern er sagt, alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, die sind Kinder Gottes. Die sind es mit Sicherheit. Vielleicht sind es die anderen auch irgendwie, aber es ist nicht sichtbar. Verstehst du, das ist der Punkt. Es ist nicht sichtbar. Sichtbar wird's, klar wird's in dem Moment, wo du bestimmt wirst vom Heiligen Geist. Halleluja. Und bestimmt wirst du nur, und damit komme ich schon zum entscheidenden Punkt, oder ja, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit beim entscheidenden Punkt. Bestimmt wirst du nur, wenn du dich bestimmen lässt. Amen. Nur wenn du dich bestimmen lässt. Du musst dich bestimmen lassen. Wie lässt du dich bestimmen? Indem du ihm den ersten Platz einräumst. Wir haben vorher gesagt, wir wollen Jesus die erste Stelle einräumen. Weißt du, wenn du Jesus hier auf der Erde die erste Stelle einräumen willst, wirklich in deinem Leben, dann musst du dem Heiligen Geist die erste Stelle einräumen. Weil er ist Gott hier auf der Erde. Jesus ist beim Vater. Aber durch seinen Geist ist er hier. Der Bessere ist gekommen. Ja? Also der, was heißt der Bessere? Nicht der Bessere. Das Bessere für uns ist gekommen. Dadurch, dass Jesus jetzt im Heiligen Geist hier ist. Er ist hier im Heiligen Geist. Okay? Und wenn du ihn an erste Stelle setzt, was heißt es, ihn an erste Stelle setzt? Das heißt, an erste Stelle, was deine Gemeinschaft angeht. Nicht dein Ehepartner ist an erster Stelle, was deine Gemeinschaft angeht. Nicht dein bester Freund ist an erster Stelle, was Gemeinschaft angeht. Ach, das ist ein Ehepaar, das da so lacht. Okay, jetzt ist alles klar. Halleluja. Ja. Ja, ist so, verstehst du? Nicht irgendwie dein bester Freund ist an erster Stelle. Weißt du, so viele Christen sind so abhängig von Menschen. Von diesem Menschen und jener Mensch. Wenn der nicht da ist, dann... Weißt du, abhängig vom Heiligen Geist. Amen. An erster Stelle. Er will dir Freunde geben, ganz sicher. Und Beziehungen und Verbindungen und alles. Und Geschwister. Und das heißt ja, wenn du um seinetwillen Vater, Mutter, Brüder und so weiter, Äcker, alles verlässt, dann wirst du in diesem Leben dasselbe 100-fach wiederbekommen. 100-fach. Also weißt du, du hast nie Mangel beim Heiligen Geist. Das Ergebnis der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist ja nie Mangel. So nach dem Motto, am Ende, wenn ich zu viel Gemeinschaft habe mit dem Heiligen Geist, dann sitze ich nur noch in irgendeiner Klosterzelle, wo es kalt ist und wo es zieht und wo nur noch ein Quadratmeter um mich herum und die Latrine neben mir und das war's dann. Und so frisst ich jetzt mein Dasein. Das ist ja nicht die Folge davon, dass der Heilige Geist übernommen hat, sondern wenn der Heilige Geist dich bestimmt. Weißt du, er ist der Geist der Gunst. Amen. Er ist der Geist der Kraft. Er ist der Geist der Wunder. Er ist der Geist der Herrlichkeit. Er ist der Geist des Sieges. Halleluja. Er ist der Geist des Triumphzugs. Halleluja. Weißt du, das ist das Dritte, wovon er überführt. Das Erste war, er überführt von Sünde. Das Zweite, er überführt von Gerechtigkeit, also das Blut Jesu, das uns gerecht gemacht hat. Und das Dritte ist, er überführt von Gericht. Und Jesus sagt, von welchem Gericht? Von dem Gericht, dass der Teufel gerichtet ist. Amen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist überführt uns von der Realität, dass wir in Christus alle Zeit im Triumphzug einhergeführt werden. Also das ist die Realität, von der er uns überführt. Also ganz egal, durch welche Umstände du momentan gehen magst, ganz egal, durch welche Probleme du momentan gehen magst, wenn der Heilige Geist kommt, dann überführt er dich von dieser Realität und sagt, hey Rolf, du bist mit mir im Triumphzug und deswegen hast du allen Grund zur Freude. Amen. Halleluja. Weißt du, manche wundern sich, dass wenn der Heilige Geist kommt, dass dann immer so viele Leute so viel Freude haben. Ist ganz normal, weil am Ende seines Werkes steht die Überführung von der Tatsache, dass der Teufel gerichtet ist. Und dass du im Triumphzug bist. Und dass du mit anderen Worten über ihn lachen kannst, weil das haben sie gemacht in Triumphzügen. Also die römischen Triumphzüge, das waren keine humanistischen Triumphzüge, sondern die haben ihre Feinde gedemütigt. Die haben über sie gelacht, die haben sie in Ketten hinter sich hergezogen, haben sie möglichst übel zugerichtet, sodass sie richtig, richtig schwach und lädiert aussahen. Und dann haben sie hinter sich hergezogen und haben alle gesagt, ha, ha, ha, ha, ha, das waren die bösen Feinde, die gemeint haben, sie können es mit dem römischen Reich aufnehmen. Und genau so ist es bei dir. Du kannst sagen, ha, ha, ha, das waren die dummen Dämonen, die gemeint haben, sie können es mit einem Sohn Gottes aufnehmen. Das ist der Triumphzug. Halleluja. Da bist du. Da bist du. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Puh. Oh, Heiliger Geist, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist. Herr, wo du geehrt bist, da bist du. Herr, wo wir lernen, wirklich uns vom Geist bestimmen zu lassen, da bist du. Da bist du. Also wie lernst du dich vom Geist bestimmen zu lassen? Wie lernst du es? Du musst ihm Zeit geben. Ich empfehle dir, gib dem Zeit. Und mit Zeit meine ich nicht, dass es jeden Tag 3 Stunden sein müssen. Aber mit Zeit meine ich jeden Tag. Gib dem Zeit, jeden Tag. Habe deine Zeit mit dem Heiligen Geist, in der du wirklich sicherstellst, dass du von ihm bestimmt wirst. Also, das, womit du Gemeinschaft hast, das geht von dir aus. Das reibt ab sozusagen. Ja, wenn du, weißt du, wenn du mit dem Heiligen Geist dich in deiner Zeit einreibst sozusagen. Ich sage jetzt nicht, dass du es so machen musst, aber verstehst du, wenn er einfach kommt, wann kommt er? Er kommt einfach dann, wenn du ihn übernehmen lässt. Das heißt, bei allem Beten, bei allem Lobpreisen, was alles gut und super ist und in Sprachen reden und so weiter, muss dieser Moment kommen in deiner persönlichen Zeit mit Gott, wo du zur Ruhe kommst und wo du sagst, Heiliger Geist, jetzt übernimm du. Und wo du aufhörst zu denken. Und wo du ihn einfach übernehmen lässt. Und wenn du jetzt sagst, ja, dann schlafe ich ein, okay, dann trainier einfach weiter. Am Anfang schläfst du ein, aber irgendwann mal wird es klarer. Und ich sage dir, selbst wenn du dabei einschläfst, hat er trotzdem übernommen. Das ist das Gute, weil du hast ihn übernehmen lassen. Weißt du, er lässt sich das nicht zweimal sagen. Amen. Du hast ihn übernehmen lassen. Du hast dich positioniert. Du hast ihn übernehmen lassen. Du hast ihm die Kontrolle gegeben. Du hast gesagt, okay, ich lass los. Lass los. Ich lass dich übernehmen. Das brauchen wir. Amen. Ich sag so, geistliches Leben, ohne zu lernen, wirklich zu meditieren, weil das ist das, was daraus hervorkommt letztendlich. Ja? Also du meditierst über dem Wort Gottes dann. Ja, wenn du, ich meine, das ist ja nicht so, dass du auf die Dauer, dein Ziel ist ja jetzt nicht eine halbe Stunde nichts zu denken nur. Ne? Meine, obwohl das natürlich schon gewaltig wäre, wenn du das hinkriegst, aber Aber im Endeffekt geht es darum, dass du meditierst über Jesus, meditierst über den Vater, meditierst über dem Wort Gottes, dass es in dich hineinkommt, dass es Substanz gewinnt, dass die Dinge des Geistes in dir Substanz gewinnen. Also niemand wird den Geist, ich spreche jetzt von deinem Geist, hervorbringen, sprich ihm die Oberhand geben, ohne dass er es lernt zu meditieren. Manche sagen jetzt schon, oh Meditation, jetzt wird es esoterisch. Nein, jetzt wird es biblisch. Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Meditieren im biblischen Sinn ist nichts anderes als darüber nachsinnen. Im Wörtlichen heißt es da im Hebräischen, darüber nachmurmeln. Das heißt, du murmelst es nach, du machst dir das bewusst. Du machst dir die Wahrheiten des Wortes Gottes bewusst. Du machst dir bewusst, was er dir gezeigt hat. Du sinnst darüber nach. Das ist Meditation. Und das ist im Geist. Es geht nur im Geist. Die Seele ist immer bup, bup, bup, bup, bup. Daran merkst du einen Unterschied. Die Seele macht immer di. Und dann kommt das rein und das und der Gedanke. Blablabla. Die Seele ist ein Hüpfer. Ja, schon, sagt sie. Ja. Wer was anderes sagt, also ich glaube, das ist bei jedem so. Weißt du, du sagst, ja, ich bin eher der ruhige Typ. Ich sage, deine Seele ist trotzdem ein Hüpfer. Und dann bist du halt ruhig und deine Seele hüpft, während du ruhig bist. Gedanke hier. Blub, blub, blub, blub, blub. Aber der Geist, weißt du, vom Geist heißt es, als das erste Mal auftrat, der Heilige Geist. Wann ist der Heilige Geist das erste Mal aufgetreten? 1. Mose 1. Genau, ganz am Anfang. Und was heißt es da? Und der Geist Gottes brütete. Er brütete über der Urflut. Verstehst du? Nicht er hüpfte. Also es war nicht ein Flämmchen, das herumsprang. Oh, das ist der Heilige Geist. Also wie irgendwie so in so Märchen, irgendwie solche Feen, die da herumhüpfen oder so. Nee. Sondern er brütete. Verstehst du? Er brütete. Du musst manchmal brüten mit dem Heiligen Geist. Manchmal musst du was ausbrüten. Ja, du brütest über Sachen mit dem Heiligen Geist, weil er ist ein Brüter. Nicht der schnelle Brüter, sondern... Ja. Okay, das weiß jetzt keiner, was es ist, aber egal. Okay. Aber der Heilige Geist brütet. Weißt du, der hat auch Zeit, das ist das Geniale. Also eins kannst du dir sicher sein, wenn mein Verstand wirklich über längere Zeit keinen Gedanken fasst, dann muss es der Heilige Geist sein. Ich habe einen relativ schnellen Verstand normalerweise. Aber wenn der sich verlangsamt, dann... Okay. Was wollte ich euch noch sagen? Irgendwas wollte ich euch noch sagen. Was wollt ihr noch hören? Wunder. Wunder. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wunder. Wenn du vom Heiligen Geist bestimmt wirst, wirst du vom übernatürlichen Wirken Gottes bestimmt. Und weißt du, eine Art und Weise, wie der Heilige Geist die Welt und die Menschen überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, eine Art, wie er überführt, ist durch Wunder. Amen. Ist so. Das heißt, im Wort Gottes, Jesus hat gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben, hat er über die Ungläubigen gesagt. Wenn sie aber Zeichen und Wunder sehen, mit anderen Worten, das ist ja der Umkehrschluss, dann werden sie glauben. Das heißt, der Heilige Geist benutzt Wunder, um Menschen zu überführen. Also wenn die Präsenz des Heiligen Geistes mehr und mehr in unseren Gottesdiensten und Versammlungen Raum gewinnt, ist die automatische Folge Wunder. Leute haben mich schon öfters gefragt, haben gesagt, warum passieren in unserer Gemeinde nicht so viele Wunder wie bei euch? Und wenn ich dann eine Antwort geben soll, dann sage ich immer, ich kenne deine Gemeinde nicht, deswegen will ich mir keinerlei Urteil erlauben. Nur eins kann ich grundsätzlich sagen. Ich weiß, dass Wunder nur auf der Ebene des Geistes zu Hause sind. Wunder sind nicht etwas, was du im Natürlichen hervorbringen kannst. Wunder ist nicht etwas, was du dadurch hervorbringst, dass du es unbedingt willst, zum Beispiel. Also, was ist die Seele? Verstand? Wille? Gefühl? Ja, ich will es so unbedingt. Und Menschen denken, dass sie durch ihren Willen oder durch ihr Gefühl, oh, ich fühle so stark damit, dass da ein Wunder notwendig ist. Und sie denken, durch ihr Gefühl können sie Gott überzeugen. Aber weißt du, Wunder kommen nicht auf der Ebene der Seele zustande, sondern sie kommen auf der Ebene des Geistes zustande. Das heißt, wir müssen als Leib Christi diesen Shift machen von der Ebene des Natürlichen auf die Ebene des Geistes. Und dann kommen die Wunder und sie überführen. Ich weiß noch, war für mich sehr eindrücklich, vor Jahren war ein junger, drogenabhängiger Mann bei uns im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ein paar Jahre her, ja. Und der war nicht gläubig. Und seine Eltern, glaube ich, waren es, hatten ihn mitgebracht. Und sein Vater saß eben auch im Gottesdienst neben ihm. Und sein Vater hatte eine große Narbe über seinem Bauch. Richtig große Narbe, erinnert euch, ja? Richtig große Narbe. War ein Russe. Ja? Richtig große Narbe hier über dem Bauch. Ja? Und in der Gegenwart Gottes, ich habe ihm nicht die Hände aufgelegt, er hat auch niemand gesagt, dass er eine große Narbe hat über dem Bauch, aber in der Gegenwart Gottes, bumm, hat Gott einfach die Narbe aufgelöst. Und sein Sohn im Gottesdienst macht er so den Pulli hoch und zeigt seinem Sohn, und sein Sohn wusste, kannte die Narbe, ja? Hatte seinen Vater schon mal da gesehen, ja? Und sein Sohn sieht, dass die komplette Narbe verschwunden ist. In dem Moment hat er sich bekehrt. Sofort hat er sich bekehrt, frei geworden von Drogen, Arbeit gefunden, sogar, glaube ich, angefangen zu studieren später. Also völlig wiederhergestellt. Halleluja. Amen. Also das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Halleluja. Er überführt durch Wunder. Also wenn der Heilige Geist auf dir ist, ich habe es das letzte Mal gelesen, was passiert dann? Markus 16, 20, sie gingen hin, sie predigten das Wort Gottes und wie heißt es dann? Während der Herr selbst mitwirkte, wie von euch wollen, dass Gott mit ihnen wirkt, wenn sie umhergehen? Wo auch immer du hingehst. Ja. Ob jetzt zum Aldi oder zum Lidl, spielt jetzt keine Rolle. Ja. In dem Moment. Ja. Wo auch immer du hingehst, wie von euch wollen, dass wo auch immer du hingehst, dass der Herr mitwirkt bei dem, was du tust und sagst. Verstehst du? Und wie wirkt er mit? Durch Zeichen und Wunder, Markus 16, 20. Indem er das Wort Gottes durch die mitfolgenden Zeichen bestätigte. Das heißt, Zeichen folgten mit dem, was die Jünger taten. Warum? Weil der Heilige Geist sie bestimmte. Sie hatten Gunst, das heißt in Apostelgeschichte 2, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Warum hatten sie Gunst beim ganzen Volk? Weil der Heilige Geist mit ihnen wirkte und weil überall, wo sie hinkamen, gute Dinge hervorkamen, Zeichen und Wunder geschahen, sich, ich sag mal, Dreck in Gold verwandelt hat, übertragen gesprochen. Amen, alles, was sie anpacken, gelang, es war einfach, boah, der Segen Gottes drauf. Wie von euch wollen sie leben? Sagte, der Schlüssel ist der Heilige Geist. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns beten. Lass uns ausstrecken. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Heiliger Geist, wir ehren dich. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du ausgegossen wurdest vor 2000 Jahren, Herr. Herr, dass aus der Trauer und dem Schmerz des Kreuzes, Herr, diese übermäßige Freude geworden ist, Herr. Von der du gesprochen hast, wie eine Frau die Geburtswehen erleidet und danach diese Freude erlebt, dass ein Kind geboren ist. So danke ich dir, Herr, dass vor 2000 Jahren bereits der Heilige Geist in die Welt gekommen ist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen hier bist. Dass du hier bist, Herr, weil wir dich willkommen heißen, Herr. Und wir sagen, Herr, wir wollen mehr von dir, Herr. Wir strecken uns aus. Komm, streck dich einfach mal aus. Wir wollen mehr von dir. Oh, wir wollen mehr von dir. Wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin. Ja, wir danken dir, Herr. Herr, für alles, was du bereits tust in unserem Leben, Herr. Aber wir strecken uns aus nach einer noch höheren Ebene der Übernahme, der freundlichen Übernahme, nenne ich sie mal gerne. Der freundlichen Übernahme des Heiligen Geistes, dass er dich übernimmt. Halleluja, Halleluja. Manche sagen, wo steht es in der Bibel, dass der Heilige Geist uns übernimmt? Ja, bestimmt steht da. Aber es gibt eine andere Stelle, da heißt es 2. Korinther 5, 14, da sagt Paulus, denn die Liebe Christi, und da kannst du in verschiedene Weise übersetzen, denn die Liebe Christi überwältigt oder übernimmt uns. Er übernimmt uns, weißt du, sein Geist möchte uns übernehmen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, den die Jünger das erste Mal an Pfingsten erlebten. Aber ich sagte, das war nicht das letzte Mal, dass sie das erlebten. Sie erlebten das immer wieder. Paulus erlebte das immer wieder, dass der Heilige Geist ihn übernahm. Als er zum Beispiel vor diesem Zauberer stand, da auf der Insel Zypern, plötzlich erlebte er, wie der Heilige Geist ihn übernahm. Und wie er sagte, und du wirst blind sein und eine Zeit das Sonnenlicht nicht sehen. Das war kühn, das war nicht aus dem Verstand gesprochen. Das hat er sich nicht vorher überlegt, sondern das kam hervor, weil er bestimmt war, weil er übernommen war vom Heiligen Geist. Halleluja. Und Vater, Herr, danach strecken wir uns aus, Herr. Darum beten wir heute Morgen, Herr, jeder Einzelne, Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, ich bete für jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, heute Morgen, Herr, dass du jeden Einzelnen übernimmst, Herr. Herr, mit dieser freundlichen Übernahme, mit dieser freundlichen Übernahme des Heiligen Geistes, Herr, dass du uns bestimmst, Herr, wir wollen bestimmt werden von deinem Geist, wir wollen bestimmt werden von deiner Herrlichkeit, wir wollen bestimmt werden von deiner Realität, Herr. Oh, wir wollen es lernen, unseren geistlichen Menschen zu entwickeln, hervorzubringen. Ich segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr, dass er es lernt, dass sie es lernt, ihren geistlichen Menschen hervorzubringen, ihm die Oberhand zu geben, Herr. Wirklich zu meditieren, Herr, über den Dingen deines Geistes, zu meditieren über dein Wort, Herr, zu meditieren im Geist und in der Wahrheit, Jesus anzubeten, Herr, auf der Ebene des Geistes, Herr. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du auch hier bis heute Morgen, um uns zu überführen, Herr. Überführen von Lauheit, Herr. Überführen von Sünde, Herr. Überführen von jeder Art von Doppelleben, Herr. Geteiltem Herz, Herr. Danke, dass du uns überführst heute Morgen. Oh, so gut. Weißt du, Überführung ist eine schöne Sache, da braucht man nicht traurig werden. Sondern, sagen wir so, Paulus sagt es so, Überführung bewirkt im ersten Moment Traurigkeit, aber im nächsten Moment umso größere Freude. Es ist genauso wie das Kommen, wie das Erlösungswerk von Jesus. Es bewirkt im ersten Moment Traurigkeit, das Kreuz bewirkt Traurigkeit, aber dann umso größere Freude, als der Heilige Geist kam. Deswegen ist Überführung etwas, was im Ende Freude bewirkt. Deswegen sollten wir uns immer freuen, wenn er uns überführt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sage einfach mal so, wer ist heute Morgen hier und du spürst einfach in deinem Herzen, da wäre eigentlich eine andere Dimension von Leben für dich, aber du hast dem nicht den Raum gegeben, bis zum heutigen Tag, in der letzten Zeit, wie auch immer, du hast dem nicht den Raum gegeben, von dem du eigentlich jetzt, wenn du es aus dem Licht des Geistes betrachtest, dem du ihm eigentlich hätte geben sollen, ja, den du ihm eigentlich hättest geben sollen. Du spürst einfach, ich habe ihm nicht diesen Raum gegeben, ich habe dem Heiligen Geist nicht diesen Raum gegeben. Wer empfindet es einfach in seinem Herzen? Streck einfach deine Hand aus. Okay. Halleluja, es sind viele. Ja, Und für euch möchte ich ganz spezifisch beten, weil das ist die Überführung des Heiligen Geistes. Das ist die Überführung. Er zeigt dir, ja, da ist mehr von mir. Da ist mehr. Du kannst mehr haben in deinem Leben. Und du hattest es bisher nicht, weil du ihm nicht den Raum gegeben hast. Ganz einfach. Es liegt nicht an irgendeiner Sache, die irgendwie noch passieren muss oder an irgendetwas im Äußeren, sondern du musst ihm einfach Raum geben. Und du bist überführt, weil du merkst, okay, nee, ich habe ihm nicht diesen Raum gegeben. Aber indem du deine Hand hebst, triffst du gleichzeitig die Entscheidung, zu sagen, jawohl, ich werde ihm Raum geben. Amen. Triffst du diese Entscheidung? Okay, dann streck einfach nochmal deine Hand ganz weit aus und lass uns einfach zusammen beten. Lass uns sagen, Heiliger Geist, heute Morgen danke ich dir, dass du mich überführt hast, wo ich dir nicht den Raum gegeben habe, den ich dir hätte geben sollen. Gerade jetzt entscheide ich mich, umzukehren und dir ganz neu Raum zu geben. Es tut mir leid, wo du nicht den ersten Platz hattest, wo ich mich wieder vom Natürlichen habe einfangen lassen, einer natürlichen Art von Leben. Heute entscheide ich mich, das hinter mir zu lassen und dir allen Raum zu geben, alle Möglichkeit zu geben, in meinem Leben zu wirken. Danke, Heiliger Geist, dass du mich führst, dass du mich leitest, dass du mich bestimmst. Von heute an in einer neuen Dimension. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt kannst du dich freuen, dass du im Triumphzug einhergeführt wirst über all den Freudenkillern, über all den Geistkillern, über all dem, was dein geistliches Leben stören will. Du wirst im Triumphzug einhergeführt. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und da ist einfach bis zu diesem Tag, bis heute, war einfach ganz konkret etwas, wirklich ganz konkrete Sünde, die dich wirklich getrennt hat von Gott. Ganz konkrete, gewohnheitsmäßige Sünde, sage ich jetzt mal. Ja, wo wirklich Dinge einfach in deinem Leben waren, von denen du weißt, oder jetzt zumindest im Licht des Heiligen Geistes weißt, dass die nicht in dein Leben hineingehören, aber sie haben einfach diese Rolle gespielt in deinem Leben. Es war wie so ein Bereich in deinem Leben, der einfach ein Bereich, der Gott wollte, aber ein Bereich, der wie abgekapselt war von Gott und in dem einfach diese Wege der Sünde waren. Wenn dich das betrifft, Gott möchte dich heute Morgen freisetzen. Er sagt, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt gleich für dich und mit dir beten. Auch wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht noch gar nicht dieses Zeugnis in deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Du hast nicht diese Gewissheit, du hast nicht diese Klarheit, weil die Bibel sagt auch in Römer 8, Vers 16, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du weißt, ja, ich habe dieses Zeugnis nicht, ich habe nicht diese Gewissheit, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes, wenn du einfach diese Unsicherheit in dir spürst, dann einfach auch gerade jetzt möchte ich mit dir und für dich beten und du sollst heute Morgen wirklich sicherstellen und wir wollen sicherstellen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, weil das Wort sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben und er möchte heute Morgen wirklich in dir, wirklich diesen Schalter rumlegen, dass du hier weggehst, wirklich in dieser Freude, jawohl, ich bin sein geliebtes Kind, jawohl, ich gehöre zu ihm, nichts und niemand kann mich mehr trennen von ihm, Halleluja. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich mit dir und für dich beten. Ihr alle, die jetzt gerade angesprochen wurden durch das, was ich gesagt habe, streck einfach deine Hand aus, wenn da etwas ist konkret in deinem Leben, was du loswerden möchtest, Sünde in deinem Leben, die du loswerden möchtest, streck deine Hand aus, ich möchte mit dir und für dich beten. Wenn du einfach nicht diese Gewissheit in deinem Innersten hast, dass du ein Kind Gottes bist, dann streck einfach deine Hand aus. Ich möchte mit dir und für dich beten. Streck einfach deine Hand ganz aus, da wo du bist. Weil Jesus sieht deine Hand und er begegnet dir. Und er möchte dich jetzt wirklich ganz nah in seine Gegenwart ziehen und dort wird etwas passieren, was die Bibel das Wunder der neuen Geburt nennt, was sie das Wunder auch der von Johannes 8,36 nennt. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der ist wahrhaftig frei. Halleluja, Halleluja. Wenn du deine Hand gehoben hast, ganz schnell einfach aus den Reihen raus. Kommt einfach ganz schnell hier nach vorne. Wir wollen euch einfach hier vorne ganz kurz die Hand auflegen und mit euch beten und für euch beten und wirklich das festmachen in eurem Leben. Deswegen einfach zögert nicht, sondern einfach ganz schnell kommt hier nach vorne. Halleluja, kommt einfach ruhig weiter. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Ja, herzlich willkommen, komm nach vorne. Herzlich willkommen. Halleluja, danke, Jesus. Herzlich willkommen. Okay, Halleluja, herzlich willkommen, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, herzlich willkommen, ja super, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus für deinen Geist, Herr, danke Jesus für deine Kraft, Herr, ja, da kommen immer noch Menschen, Halleluja, gib mir noch mal einen kräftigen Applaus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus für dein Werk, Herr, danke für dein wunderwirkendes Werk, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns einfach gemeinsam ein Gebet beten. Ihr anderen im Raum, ihr könnt es laut mitbeten zur Unterstützung. Lass uns sagen, Herr Jesus Christus. Die Ukrainer kriegen ihre Übersetzung über Ding. Okay, ja, super. Okay, lass uns nochmal sagen. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um mich freizusetzen von allem, was mich vom Vater trennt. Ich bin heute Morgen hierher gekommen, hier nach vorne, weil ich bekennen möchte, ich habe gesündigt. Ich habe Bereiche in meinem Leben ohne dich gelebt. Ich habe dir nicht vertraut, dass du es gut mit mir meinst. Und du hattest nicht den ersten Platz in meinem Leben. Herr Jesus, in deinem Namen bete ich den Vater im Himmel. Vater, vergib mir und reinige mich jetzt durch das Blut Jesu Christi. Erneuere mich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Komm in mein Leben mit deiner wunderwirkenden Kraft. Gerade jetzt. Komm, Heiliger Geist, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt möchte ich kurz darum bitten, einfach auch alle vom pastoralen Team, Irina auch und auch Sabrina kann nach vorne kommen, ja, einfach und alle vom pastoralen Team, kommt einfach nach vorne, helft mir einfach den Menschen hier vorne, ja, kommt hier vorne hin, helft mir einfach den Menschen die Hände aufzulegen, weil wir wollen euch jetzt die Hände auflegen und ich glaube, dass da zum einen Befreiung passiert, zum anderen Erneuerung, zum dritten neue Geburt und wir glauben jetzt Gott wirklich für das Wunder der Neuschaffung und der Neuwerdung in Jesu Namen. Also, lasst uns einfach sie segnen in Jesu Namen. Vater, danke Herr. Danke, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, Herr, dass du von heute an sein Leben ganz fest in deine Hand nimmst, Herr. Herr, alles, was da nicht hineingehört, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es jetzt gehen muss durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Frei und los. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk. Ihr anderen im Raum, streckt einfach die Hände aus nach hier vorne. Seid nicht passiv, sondern seid mitbeteiligt. Wir sind eine Familie. Halleluja. Es sind kostbare Menschen hier vorne, denen Jesus dient. Also dient mit im Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es können auch noch zwei, drei Glory House Leiter noch zusätzlich dazukommen und auch mit die Hände auflegen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Oh, Herr, du bist allmächtig. Halleluja. Und was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft jetzt, Herr. Danke, dass du ihr Leben neu machst, Herr. Gerade jetzt erfüllst mit der Herrlichkeit des Heiligen Geistes. Erfüllst mit der Freude des Heiligen Geistes. Erfüllst mit der Kraft zu überwinden. In Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Hast du hier schon gebetet? Ja, okay. Hier auch gebetet schon? Okay. Für dich schon gebetet? Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für deine Kraft. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Der Heilige Geist ist hier am Wirken. Ich hatte den Eindruck, dass jemand heute Morgen hierher gekommen ist, und zwar mit der konkreten Erwartung. Das kann jetzt jemand sein, der auch noch am Platz ist. Aber ich hatte den, während hier vorne weiter gebetet wird, betet weiter für die Menschen hier vorne. Aber ich hatte den Eindruck, dass jemand hierher gekommen ist, heute Morgen wirklich mit der konkreten Erwartung, dass wo du dich ausgestreckt hast, dass Gott ein bestimmtes körperliches Wunder in deinem Leben tut. Und du bist hergekommen mit dieser konkreten Erwartung. Wenn dich das betrifft, einfach mit dieser Erwartung, dass du heute hier geheilt wirst. Vielleicht kommst du von weiter her, bist vielleicht nicht so oft da. Hier, ja, okay, komm mal her. Halleluja. Wie heißt du? Gundolf. Gundolf, wo kommst du her? Aus Neu-Ulm. Okay, mit welcher Erwartung bist du hierher gekommen? Also ich habe Kreuzschmerzen. Mhm. Nackenschmerzen, alles. Die ganze Wirbelsäule? Ja, ganze Wirbelsäule. Okay, und du bist hierher gekommen mit dieser Erwartung, dass du gesagt hast, wenn ich da hingehe, ja, erwarte ich Heilung. Ja, ja, aber ich zweifle halt noch. Ja. Pass auf, der Zweifel ist genau das, wovon ich vorher gesprochen habe. Das ist der fleischliche Sinn, den wir niederwerfen müssen. Den Zweifel müssen wir niederwerfen. Also sag jetzt gerade, in dem Namen Jesus, sprich mir nach. Im Namen Jesus. Ich werfe diesen Zweifel nieder. Ich werfe diesen Zweifel nieder. Ich sage jetzt verstumm in Jesu Namen. Verstumm in Jesu Namen. Halleluja. So, und jetzt sage ich in dem Namen Jesus, ich befehle deiner Wirbelsäule, in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich befehle diesen Schmerzen zu gehen jetzt von der Halswirbelsäule über die Brustwirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule. Ich befehle jeder Abnutzung, jeder Arthrose, jeder Arthritis jetzt rauszugehen in dem Namen Jesus. Ich spreche zu den Bandscheiben, dass sie an ihren Platz kommen in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Ich befehle den Nerven, wo Nerven eingeklemmt waren, in Jesu Namen jetzt frei und los zu sein, gelöst zu sein durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und jetzt sage ich noch ein letztes Mal gleich, in Jesu Namen. Und dann denken wir zwei einfach mal eine halbe Minute nichts, okay? Und lassen einfach den Heiligen Geist machen. In Jesu Namen. Die ganze Wirbelsäule durch bis nach unten in Jesu Namen. Halleluja. Weißt du, Herr? Beweg dich mal. Schau mal, wie es sich anfühlt. Beweg dich, hüpf mal. Wie ist es denn? Weiß nicht. Du weißt nicht. Spürst du noch Schmerzen oder spürst du keine? Ja, ich spüre noch. Du spürst noch was? Wie viel stark waren denn die Schmerzen vorher? Zwischen 1 und 10. 10 ist das Stärkste. Ja, so. So 9 oder was? Ja. Ja, okay. Und wie ist es denn jetzt nach dem Gebet? Hat sich was verändert? Nee. Okay, das ist ungewöhnlich. Hast du nichts gedacht? Ich weiß nicht. Ja. Vater, ich breche diesen Geist des Zweifels in Jesu Namen, in seiner Seele. Diese Macht jetzt. Sage in dem Namen Jesus, komm raus aus ihm, komm raus aus ihm, komm raus aus ihm, verlass ihn jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Halleluja. Du bist auch hergekommen, um geheilt zu werden. Komm her. Komm her. Stell dich mal da her. Wo möchtest du geheilt werden? Mhm. Da hattest du eine OP in dem Auge. Rechtes Auge. Okay. Ich habe Tumor auf der Lunge. und einen Tumor auf der Lunge. Okay, pass mal auf. Leg du mal die Hand auf deine Lunge und ich leg die Hand auf dein Auge. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir jetzt für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich stehe jetzt der beste Operateur der Welt an den OP-Tisch tritt, Herr. Und in dem Namen Jesus setze ich dieses Auge frei, dass es in den Zustand kommt, bevor dieses Problem aufgetreten ist, dass es wiederhergestellt wird zu 100% in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich befehle diesem Lungentumor, sich aufzulösen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus. Konntest du das irgendwie spüren in irgendeiner Form? Nee. Ich habe auch keinen Schmerz hier. Okay. Hat man das gesehen? Okay. Und da hast du Kontaktlinsen, oder? Nee, ich habe keine Kontaktlinsen und ich sehe es nur, also mein Problem ist, dass ich kann nicht lesen oder nur schlecht lesen. Okay. In Jesu Namen. Das wirst du testen und schreibst mir eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Habt ihr für alle gebetet, die hier nach vorne gekommen sind? Halleluja. Okay. Ich bete jetzt nicht für alle, die jetzt wegen Krankheit nach vorne kommen, weil wir haben hinterher auch noch das Heilungsteam. Weil ich glaube, dass die zwei waren, die kommen sollten wegen Krankheit zu mir. Die anderen können sich nachher vom Heilungsteam noch dienen lassen. Aber diejenigen, die jetzt nach vorne gekommen sind beim Aufruf, wegen entweder Entscheidung für Jesus oder Befreiung. Wenn du noch weiter einfach Gebet möchtest, sind ganz liebe Mitarbeiter da, die bereit sind, dir zu helfen und einfach dir weiter zu dienen und einfach noch bereit sind, mit dir in den Nebenraum zu gehen und dir dort weiter zu dienen. Ihr könnt einfach schauen, wer das möchte und dann geht er einfach darüber, genau da geht es in den Nebenraum, in den Jugendgottesdienstraum und da könnt ihr noch weiter Gebet empfangen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns Jesus nochmal einen gewaltigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Herr, für all diese Menschen, Herr, da ist Freude im Himmel. Da ist Freude im Himmel über verwandelte, veränderte Leben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist ein Durchschlag im Himmel. Wow. Ein Schalter ist rumgelegt. Bleib einfach mal auf dem Ton. Bleib einfach mal auf dem Ton. Lass uns einfach mal auf diesem Ton. Lass uns jetzt zusammen Abendmahl feiern. Weil da ist eine Präsenz da. Und das Abendmahl verdichtet das Ganze. Halleluja. Okay. Halleluja. Der Herr ist hier. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, für deine mächtige Gegenwart. Danke, Herr. Und danke, dass wir ja durch dein Blut gerechtfertigt sind. Dass du uns durch dein Blut aus Leuten, die weg und weit weg von ihm waren, zu Leuten gemacht hast, zu Menschen und Söhnen Gottes gemacht hast, die ganz nah sind, die sogar eins mit ihm sind. Halleluja. Ja. Bist du dankbar dafür, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist? Unendlich dankbar, nicht auszudenken. Was wäre, wenn er es nicht gemacht hätte? Aber er hat es gemacht für dich und für mich. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat diesen furchtbaren Weg, der vor ihm stand, er hat ihn aus freien Stücken gemacht. Er ist diesen Weg gegangen. Er hat sich dem Willen seines Vaters unterworfen. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann hat er es gemacht, weil er dich schon sah, weil er mich schon sah und weil sein Herz in Liebe entbrannt war. Und weißt du, weil er das gemacht hat, musst du nie wieder zweifeln an seiner Liebe zu dir. Wenn Zweifel kommen, dann erinnerst du dich, mein Herr ist für mich ans Kreuz gegangen. Er hat das Werk vollbracht, damit ich frei von Schuld und Sünde vor ihm stehen kann und Gemeinschaft mit ihm haben kann, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, damit der Heilige Geist kommen kann. Und wir erleben diesen wunderbaren Gottesdienst heute, weil unser Herr ans Kreuz gegangen ist. Wir erleben seine Gegenwart und wir können, ja, 24 Stunden in seiner Gegenwart leben, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns. Er hat jede Scham weggenommen, jede Schuld, jede Ablehnung, alles, was so passiert in so einem Leben. Und das Wunderbare ist, wir können mit allem, was noch ist und uns irgendwie noch belastet, wir können und wir sollen ans Kreuz damit gehen und da kommt es zum Ende und da werden wir geheilt. Weißt du, Heilung ist am Kreuz. Heilung passiert am Kreuz und durch das Kreuz. Heilung von allem. Und das, wenn wir das jetzt auch zusammen feiern, dieses Abendmahl mit den Zeichen, die er uns gegeben hat, dem Brot für seinen gebrochenen Körper, der gebrochen, zerschlagen wurde, völlig zugerichtet wurde, mit dem Wein und Saft, der für sein Blut steht, dann fließt Heilung und eine Gemeinschaft mit ihm, die unseren Geist sättigt und erfüllt. Weil wir wurden geschaffen zur Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und im Abendmahl erleben wir das auf so starke Weise. Halleluja. Unser Herz hat sich hingegeben. Und mir wurde diese Woche so bewusst, ich habe ihn gesehen und er war völlig nackt am Kreuz. Einige Ausleger sagen, dass er alles, sogar das Tuch, das ihn bedeckt hat, dass ihm alles weggenommen wurde. Und weißt du, das ist seine Liebe. Er hat alles aufgegeben. Er hat alles hingegeben, um die Trennung von dir und mir zum Vater aufzuheben. Er musste alles hingeben, damit wir alles bekommen können von ihm. Siehst du diese Liebe? Diesen unendlichen Preis, den er bezahlt hat. Diesen größten Preis, den jemals jemand zu bezahlen hat. Wir gehen auch als seine Nachfolger durch Sachen durch. Aber den größten Preis hat er bezahlt für uns. Halleluja. Und er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Er lebt in dir und mir. Halleluja. Ein Siegesleben und Überwinderleben. Und in alle Ewigkeit werden wir auch sein Kreuz feiern. Das wird auch im Himmel gefeiert werden. Ganze Ewigkeit hindurch werden wir ihn preisen und loben und ihm dankbar sein für das, was er uns gegeben hat, nämlich ewige Gemeinschaft, ewiges Leben mit ihm. Halleluja. Und das hat er dir geschenkt und das hat er mir geschenkt und das hat er Milliarden geschenkt und das werden noch viele, viele Millionen und ich glaube mindestens eine Milliarde noch annehmen, bevor Jesus wiederkommt, bevor wir entrückt werden. Halleluja. Und Herr, wir beten heute Morgen, Herr, ich bete heute Morgen Vater, für jeden Menschen auf diesem Planeten, dass ihm die Augen geöffnet werden und er deine Liebe sieht. Und er sieht, was du für einen Preis für ihn bezahlt hast, damit wir Gemeinschaft haben mit dir. Und ich bete für jeden hier, dass wir es immer tiefer erkennen, wie groß deine Liebe ist. Und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Und dass du uns alles geschenkt hast. Mit seinem Sohn hat der Vater uns alles geschenkt. Wir haben alles. Da ist kein Mangel mehr, da ist nichts mehr, weil er hat uns alles geschenkt. Oh, was für eine Liebe. Halleluja. Und jetzt wollen wir einfach zusammen dieses Abendmahl einnehmen. Wir haben hier Brot, Saft und Wein und auch da hinten. Also steht auf. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, man kann immer so bleiben. Aber nimm dir ein Stück Brot und Saft oder Wein und dann bitte noch nicht essen und trinken. Wir wollen das dann zusammen tun. Ich lese euch in der Zeit nochmal Philipper 2, 5 bis 11 vor. Und da schreibt Paulus: Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners ein und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich alle Knie beugen, aller derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und er ist der einzige Herr. Halleluja, lass uns das Brot hochheben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du dein Körper hingegeben hast für uns, dass du nicht zurückgeschreckt bist vor dieser furchtbaren Tortur, sondern dass du diesen Preis bezahlt hast. Wir danken dir, dass wir durch deine Striemen geheilt sind, dass Heilung ist in deinen Striemen. Weißt du, nimm das gerade, dass Heilung in seinen Striemen, Heilung für jedes seelische Problem, dass Heilung für jedes körperliche Problem ist, es sind seine Striemen. Er hat diese Striemen geschlagen bekommen, dass Heilung, ich sehe das gerade, von Bluthochdruck, Heilung von Bluthochdruck, nimm das für dich. Heilung von Bluthochdruck, Heilung von Rheuma, sehe ich auch von Gicht, auch von Vergesslichkeit. Heilung fließt. Von, ich sehe sehr starke Muskelverspannungen, da fließt Heilung. Die Wirbelsäulen fließt Heilung. Deine Wirbelsäule fließt Heilung, wird geheilt. In alle inneren Organe fließt jetzt Heilung. In deine Gelenke fließt Heilung. Und in deine Seele fließt Heilung. Da kommt Frieden jetzt, wo Unfriede war. Danke, Herr, für Heilung. Durch deine Striemen. Halleluja, lass es uns essen. Und sein Blut hochheben. Hier heißt es in Lukas 22, 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du für uns vergossen hast, für jeden Einzelnen. Wir danken dir, dass du jeden Tropfen, der in dir war, vergossen hast für uns, der mit unserer Schuld vergeben ist, damit wir gereinigt sind von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Scham, von jeder Ablehnung, von allem Bösen, von allem, was wir falsch gemacht haben. Und wir sagen auch heute, Herr, wir vergeben, weil uns vergeben wurde von dir. Wir lassen alle Menschen los, die uns Böses getan haben. Mach das gerade jetzt. Ja, wir vergeben allen, die gegen uns gesündigt haben, uns verletzt haben, vielleicht unbewusst. Ja, wir vergeben. Danke dir, Herr, für Heilung, die kommt. Ich danke dir für Befreiung. Dass Süchte sich nicht mehr halten. Oh, ich danke dir, Herr. Halleluja, ich erkläre, dass Süchte sind zerbrochen jetzt. In dem Namen Jesus, welcher Art auch immer. Jeder Zwang ist zerbrochen in Jesu Namen. Shakababababa. Weil dein Blut stärker ist, Herr. Wir danken dir für die Kraft in deinem Blut. Die Kraft, frei zu machen, die Kraft, Sünden zu vergeben, ist in deinem Blut. Die Kraft, in völliger Einheit mit dem Heiligen Geist zu leben, mit dem Herrn, mit dem Vater, mit Jesus, ist in deinem Blut. Und ich danke dir, dass es jetzt, weil wir es trinken, durch uns fließt und dass uns nichts mehr trennen kann von unserem Herrn. So, wir sind untrennbar durch sein Blut. Du bist untrennbar durch sein Blut mit ihm verbunden. Und er ist eins und er lebt in dir. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja, lass es uns trinken. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr, ich rufe den Sieg aus über jeder einzelnen Person, die hier ist, jede einzelne Person, die am Livestream zuschaut. Ich rufe den Sieg Jesu Christi aus, wo auch immer du mit gekämpft hast noch, was auch immer es war, ich rufe den Sieg Jesu Christi aus, weil er ist der Herr der Herren, der König der Könige und jedes Knie beugt sich vor ihm und jede Not und jede Krankheit und jede Situation beugt sich vor dem Herrn der Herren. In Jesu Namen. Amen. Und Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schließ noch mal deine Augen. schau einfach mal im Geist, was der Heilige Geist tut jetzt gerade. Und er ist hier im Raum. Er ist eine Person. Und er wirkt auf ganz unterschiedliche Weise an ganz unterschiedlichen Personen. Weil er wirkt von Person zu Person. Manchmal sagen Leute, ja, warum lachen die einen, wenn der Heilige Geist kommt, und andere weinen, wenn der Heilige Geist kommt? Warum fangen manche an, unkontrolliert zu zittern, und andere werden ganz still und sitzen unbeweglich da? Ganz einfach, weil der Heilige Geist von Person zu Person wirkt. Er ist eine Person und du bist eine Person. Und er begegnet jedem so, wie es für ihn richtig ist. Den einen überführt er, den anderen heilt er, dem dritten gibt er frische Offenbarung, dem vierten zeigt er einfach die unglaubliche Freude, die darin besteht, ein Kind Gottes zu sein. Oder wieder jemand anders, den entspannt er einfach von aller Verkrampfung. Heiliger Geist, wir sagen dir, du darfst tun, was auch immer du möchtest, und du darfst jedem so begegnen, wie es für jeden persönlich richtig ist. Also der Heilige Geist zeigt dir immer Jesus und er zeigt dir den Vater. Er zeigt dir die Größe Gottes, er zeigt dir die Herrlichkeit Gottes, er zeigt dir den Schöpfer von Himmel und Erde und er zeigt dir den Sohn, der sich für uns hingegeben hat, der für uns geblutet hat, der auferstanden ist aus den Toten und der lebt und der in unserer Mitte ist und der uns die Freude der zukünftigen Welt gebracht hat. Die Freude, die vor ihm lag, sie ist gekommen durch den Heiligen Geist. Danke, Herr. lieben dich. Halleluja. Preis den Herrn. Ups. Geht's euch gut? Gut. Halleluja. Ich glaube, dann geben wir jetzt einfach zusammen. Hä? Tun wir einfach hineinsäen in das, was der Heilige Geist tut in dieser Zeit. Und weißt du, wenn wir säen auf dem Boden des Heiligen Geistes, dann werden wir von diesem Boden ernten. Und heute haben wir, glaube ich, eine ganz spezielle Folie, die haben wir schon lange nicht mehr proklamiert. Aber lass uns das mal wieder proklamieren, dass wir wirklich Gott glauben für ungewöhnliche Dinge, die auch passieren, auch im Bereich der Finanzen. Weißt du, passieren so viele Wunder. Ungewöhnliche Wunderwerke. Ja. Und das lasst uns wirklich erwarten, weil wenn wir Finanzen säen, das Saatkorn ist ja auch so, das Saatkorn reproduziert sich nach seiner Art. Das heißt, wenn wir ein Finanzsaatkorn säen, halt wartet noch mit dem Durchgehen, wir sind noch gar nicht so weit. Wenn wir ein Finanzsaatkorn säen, dann werden wir entsprechend auch ernten gemäß der Art des Saatkorns, das heißt Finanzen. Und deswegen lasst uns einfach das zusammen proklamieren im Bereich der Finanzen. Lasst uns diese Folie proklamieren im Glauben und dann lasst uns den Heiligen Geist fragen, was wir geben sollen, was wir säen sollen heute Morgen. Die Liste ist übrigens nicht vollständig, du kannst noch viele andere Sachen einfügen. Ja, ungewöhnliche Wunderwerke, Halleluja. Lass uns proklamieren, indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja! Und jetzt sag, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich säen soll heute Morgen? Und das, was er dir zeigt, das Erste, was kommt, das nimmst du. Denk nicht lang drüber nach, sondern das, was kommt, das nimmst du. Und das tust du, und wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen und in den nächsten Tagen überweisen. Die Verpflichtungserklärungen findest du unter deinem Stuhl. Oder auch wenn du eine Spendenbescheinigung Ende des Jahres möchtest, dann kannst du auch diese Verpflichtungserklärung nutzen. Ansonsten kannst du natürlich in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Wenn du über online zuschaust, dann kannst du per PayPal geben oder du kannst überweisen. Ganz oben ist die IBAN, dann PayPal-Adresse. Oder du kannst auf unsere Homepage gehen und dann die Kreditkartendaten nutzen, um so zu geben. Also tu das, was er dir zeigt und tu es mit Freude, weil es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Okay, gebt die Eimer durch. Während ihr es durchgebt, möchte ich euch ganz kurz noch ganz besonders darauf hinweisen, nächstes Wochenende. Ich glaube wirklich, der Heilige Geist hat was vorbereitet. Es wird ein Wochenende des Heiligen Geistes werden. Und das wird megamäßig stark. Joshua Mills wird da sein, Bruder Jün wird da sein, Irina wird da sein, ich werde auch da sein. Und ich glaube, wir werden ein gewaltiges Wochenende haben, weil nämlich du auch da sein wirst. Halleluja. Wenn du noch nicht angemeldet bist, dann melde dich einfach so schnell wie möglich an. Alle müssen sich anmelden. Online ist die auf unserer Homepage findest du den Button. Es kostet nichts, aber du musst dich anmelden. Wenn du Pastor bist oder vollzeitlicher Leiter eines Dienstes, dann einfach kannst du dich auch für unser Pastoren- und Leitertreffen anmelden bei der Astrid unter astrid.bauer@glorylife.de. Das ist nächsten Samstag nach der Vormittagsveranstaltung. Und dann lese ich euch jetzt gerade noch sind eigentlich mehrere Zeugnisse von einer Frau, die jetzt letzten Samstag vor einer Woche in Nürnberg dabei war. Und da hatte ich ein Wort der Erkenntnis gehabt. Ich habe ein Kind gesehen mit Thoraxproblemen, also Brustkorb. Und sie schreibt, meine 3-jährige Tochter war dabei, weil sie ihren quälenden Husten nicht weggekommen hatte, bekommen hatte, der sie ganz oft bis zum Erbrechen brachte. Sie ist mit ihrem Kind nach vorne gekommen, als ich das Wort hatte. Den starken Husten hatte sie, seitdem sie Scharlach hatte und eine RS-Virus-Infektion vor ein paar Wochen. Er kam vor allem nachts und sobald sie sich anstrengte, weshalb wir sie auch nicht mehr in den Kindergarten lassen konnten. Der Husten war, nachdem sie bei Pastor Georg war, deutlich besser und ab Sonntag, also am nächsten Tag, komplett verschwunden. Halleluja, ich danke Jesus. Preis den Herrn. Meine Schulterschmerzen waren auch weg, schreibt sie. Davon ist sie auch geheilt worden. Und dann schreibt sie noch, unser vorletzter Besuch in Nürnberg, dass damals sollte mein Kleiner mit damals einem Jahr Montag darauf notoperiert werden. Und zwar am Tränenkanal, da kann ich mich auch dran erinnern, da hatte ich auch, glaube ich, ein Wort der Erkenntnis gehabt, weil er schon mehrere Monate Antibiotika nehmen musste und sobald er raus an die frische Luft kam, eine Bindehautentzündung bekam. Die Ärztin sorgte sich sehr wegen dem vielen Antibiotikum. Freitags wurde ich informiert, dass er am Montag kommen soll und sie eine Not-OP für Montag ausstellen wird. Am Samstag waren wir bei Pastor Georg Karl in Nürnberg. Ich ging erst am Donnerstag zur Ärztin und berichtete ihr, sie soll noch mal draufschauen, weil ich glaube, dass er keine OP mehr bräuchte. Sie schaute und war total verblüfft und meinte, wie durch ein Wunder ist die starke Tränenkanalstenose komplett verschwunden. Halleluja, wir danken Jesus. Amen. Und dann hat sie noch ein drittes Zeugnis. Sie war auch in Geldersheim dabei, als wir in Geldersheim waren vor einem Jahr, war ich damals mit meinen Eltern, ich hatte Handgelenksprobleme nach einem Sturz und ich hatte Probleme mit meiner Tochter, weil sie mich mit ihren 3 Jahren wie Luft behandelte. Nach dem Besuch im Heilungs- und Wundergottesdienst und Gebet von Pastor Georg Karl waren meine Handgelenksschmerzen nach 2 Tagen komplett weg. Nachdem ich nach Hause kam, war meine Tochter komplett anders zu mir. Also das ist das, wenn ein Schalter rumgelegt wird. Plötzlich ist was anderes auf dir, weißt du, es ist plötzlich was anderes im Raum. Ja? Meine Tochter war komplett anders zu mir, ich durfte mit ihr spielen, ich sollte ihr Brötchen schmieren, ich durfte sie wieder wickeln, ich durfte sie ins Bett bringen und ihre Bindehautentzündung vom Kindergarten war auch weg. Mein Mann wollte nicht, dass ich in den Heilungs- und Wundergottesdienst gehe, weil er dagegen ist und von Jesus und dem Ganzen nichts hält. Ich sagte ihm, du kannst glauben, was du willst, aber merkst du nicht, dass hier in diesem Haus gerade etwas passiert? Er gab mir recht. Ich danke Jesus. Halleluja. Es ist die Hand, die greift. Amen. Es ist die Hand, die greift. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, das reicht erstmal für heute. Halleluja.